Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, seit Anfang des Jahres gilt das neue Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Spektakuläres Wort. Die Frage ist, was heißt das wirklich? Was sind das für Gespräche, die Kinder mit ihren Eltern zu Hause plötzlich am Küchentisch führen? Der Blick hier in die Runde ist ein Blick in sehr, sehr junge Gesichter. Es ist genau die Generation, es sind die jungen Deutschen, über die gerade so viel gesprochen wird, über sie, aber viel zu selten mit ihnen. Gilt ein bisschen auch für uns und deshalb wollen wir uns in dieser Woche mit einem Themenschwerpunkt der Frage nähern, was wäre wenn? Was, wenn wir morgen tatsächlich im Krieg wären? Wer oder was wäre es wert, verteidigt zu werden? Was nicht? Geht es wirklich um die ganz großen Begriffe? Geht es wirklich um Freiheit, Demokratie, um Heimat? Oder erzählen uns das Politiker vielleicht bloß, um ihre Macht zu sichern? Wie schauen diese vier, die sich, glaube ich, vor der Sendung sogar vorgenommen haben, sich gegenseitig zu duzen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe? Ja, vielleicht auch, um sich deutlicher abzugrenzen vom alten Mann in der Runde. Wie schauen diese vier also darauf? Leocadie Reimers ist klar für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, sagt sie, übrigens auch für Frauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie weiß, wovon sie redet, ist nach einem 1er-Abi freiwillig zur Bundeswehr gegangen, arbeitet mittlerweile für ein Unternehmen, das Landdrohnen entwickelt. Wir können uns, sagt sie, gerade nicht den Luxus erlauben, gegen eine Wehrpflicht zu sein. Herzlich willkommen. Neben ihr sitzt Carrie Hoppe, besitzt die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft, ebenfalls nach ihrem Abitur in Bayern zur Bundeswehr gegangen, Reserveoffizierin der Luftwaffe und Juristin und sagt, interessanter Gedanke, es ist ein Mythos, dass angeblich keiner zur Bundeswehr will. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist in meiner Generation sehr hoch. Denn uns allen ist klar, wir verteidigen hier nicht irgendwas Abstraktes. Wir verteidigen uns, unsere Eltern, unsere Großeltern, gegebenenfalls auch unsere Kinder. Und trotzdem, so habe ich sie zumindest verstanden, ist sie nicht für eine Wehrpflicht. Herzlich willkommen. Marius Lange ist bei uns, der Jüngste in der Runde. Ich glaube, er ist 17 Jahre alt, Gymnasiast aus Gera. Wird also irgendwann im Sommer vermutlich den berühmten Fragebogen der Bundeswehr kriegen, denn dann ist er 18. Ihn betrifft also die neue Regelung ganz konkret. Hat vor einiger Zeit für die Kollegen der Zeit, war es, glaube ich, einen Text geschrieben, der es in sich hatte. Ich lese mal ein paar Sätze draus vor. Träume aufschieben passt nicht zum Jungsein. Natürlich haben wir Pläne für unser Leben nach der Schule. Wir wollen studieren, wir wollen Berufe finden, Familien gründen. Wir wollen unsere Zukunft erleben. Aber diese Zukunft ist nur sicher, wenn wir bereit sind, sie zu schützen. Er ist für eine Wehrpflicht. Seine Mutter kann den Gedanken daran kaum ertragen. Herzlich willkommen. Ole Nymon lehnt all das sehr konsequent ab. Ich, sagt er, lebe lieber in Unfreiheit, als für diese Freiheit zu sterben. Ich bin nicht bereit, in einen Krieg zu ziehen, weil ich nur dieses eine Leben habe. Und der Staat ist mir dieses Leben definitiv nicht wert. Und wenn es nach mir ginge, sagt er, wäre ich sogar dafür, dass unser Land im Kriegsfall sofort kapituliert. Als anmaßend empfindet er die zunehmend dringlicher werdenden Ansagen aus der Politik, hat mit einem Buch dazu ganz offenbar einen Nerv getroffen. Warum ich niemals für mein Land kämpfen werde, war ein großer Bestseller. Herzlich willkommen euch. Ich freue mich sehr. Ihr duzt euch untereinander, ja? Aber ihr seid euch noch nie begegnet vorher? Wir kennen uns. Ihr beiden kennt euch. Okay. Ist in Ordnung, wenn ich euch sieze? Ja, wenn es euch lieber ist zu duzen, mache ich auch das. Ihr müsst mir nur sagen, wie ihr es gerne hättet. Marius würde ich gerne gleich zu Beginn fragen. 17 Jahre alt, 12. Klasse in Gera. Seit dem 1. Januar, Marius, wurden, glaube ich, 75.000 dieser Bögen schon verschickt. Ja. Wie viele kennen Sie, die den schon bekommen haben? Also tatsächlich viele meiner Freunde aus dem engeren Umfeld. Die sind tatsächlich nur 7er Jahrgang, das heißt, sind knapp an der Grenze vorbeigeschrammt. Mhm. Und die, die ich kenne, die nur 8er Jahrgang sind, die warten jetzt sehnlichst auf die Briefe, weil sie sind jetzt in den letzten paar Tagen 18 geworden. Und da kam jetzt noch nichts rein, aber die warten tatsächlich drauf, bis das dann irgendwann in der Post liegt. So, und wie diskutiert ihr das im Freundeskreis? Mhm. Wie redet ihr darüber? Also es ist tatsächlich oft, dass ich ein bisschen merke, dass manche mit mit so einem Lächeln auf einen gucken, wenn die nur 7er Jahrgang sind und sagen, haha, du bist jetzt nur 8, du bist gefragt, wir sind noch raus. Ja. Das merke ich mal ganz oft. Und man merkt natürlich auch, dass sich die Leute Sorgen machen. Ich meine, die Wehrpflicht wird ja nicht ohne Grund wieder eingeführt und die Leute merken auch, dass sich irgendwas ändert. Und man hat natürlich Pläne. Ich meine, das kam jetzt doch relativ plötzlich, würde ich sagen, in den letzten paar Monaten. Und man, jetzt werden natürlich doch die Pläne durcheinander geworfen. Was passiert jetzt nach meiner Schulzeit? Darf ich studieren? Mache ich mein Auslandsjahr oder muss ich doch noch mal ein Jahr zum Bund? Und ich glaube, das sind Fragen, die die jungen Leute auch einfach beschäftigen, auch mich persönlich und meine Freunde. Und wie ist die Reaktion im Freundeskreis? Sind die eher für eine Wehrpflicht oder sind die dagegen? Gespalten. Also ich muss sagen, die Freunde, die es nicht betrifft, die sind schon eher dafür. Mhm. Und ich muss sagen, die es dann eher betrifft, manche sagen schon, ich will mein Land verteidigen, ich will was dafür tun. Aber man hat auch schon die Leute, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will weder einen Zivildienst noch einen Wehrdienst leisten. Mhm. Einfach mal ganz offen in die Runde gefragt, wie erlebt ihr das, diese Diskussion im Freundeskreis? Also ich habe das damals erlebt, so dass die Leute sehr überrascht waren, als ich meinte, ich gehe zur Bundeswehr. Mhm. Aber ich muss sagen, überwiegend eigentlich immer eine positive Reaktion. Also erstmal überrascht und danach positiv. Ich selber kenne das jetzt nicht mehr aus meiner Generation, weil wir den Brief nicht bekommen. Aber von dem, was ich gehört habe aus den jüngeren Generationen, die jetzt betroffen sind, eigentlich eher positive Reaktion. Carrie sagt, da gibt es diesen Mythos, keiner will zur Bundeswehr, stimmt aber nicht. Ganz eindeutig nicht. Also ich habe das ganz, ganz krass erlebt in den letzten, eigentlich seit 2022, seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, dass ich ganz viele Anfragen bekommen habe von Menschen in meinem Alter, die gesagt haben, hey cool, du bist in der Reserve, du bist Reserveoffizierin, ist das vielleicht auch ein Weg für mich? Erklär mir mal, wie das funktioniert. Mhm. Habe ich super viele Gespräche geführt und habe gesagt, ja, schaut euch das an, das ist eine tolle Option, um Verantwortung für diese Gesellschaft zu übernehmen. Gibt zum Beispiel auch ein tolles Modell Heimatschutz für Ungediente, wo sich bisher Ungediente, gibt es auch viele ehemalige Kriegsdienstverweigerer tatsächlich, die das machen und sich dann in kurzen Modulen zum Reservisten ausbilden lassen. Und da ehemalige gibt's aber, Kriegsdienstverweigerer? Genau, also ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, der hat ursprünglich verweigert, hat gesagt, der Dienst an der Waffe, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat seine Meinung aber dann nach dem 24. Februar 2022 geändert. Und ist in den Heimatschutz gegangen, hat sich dort ausbilden lassen. Das ist ein extrem beliebtes Modell. Wir haben 10.000 interessierte, geeignete Bewerber, aber nur 1.000 Ausbildungsplätze im Jahr. Und da kommt die Bundeswehr nicht hinterher, diese Freiwilligen auszubilden. Und da ist, also sehe ich persönlich eine Diskrepanz in der Debatte, dass wir sagen, wir haben keine Freiwilligen, jetzt müssen die jungen Leute ran. Aber auf der anderen Seite haben wir ganz viele geeignete, motivierte Menschen, die sich einbringen wollen für das Gemeinwesen. Aber die kommen irgendwie nicht an. Also da sind auch viele Reservisten. Ne? Wir haben ja unheimlich viele Reservisten im Land. Ne? Wie viele sind das? Kann man das ungefähr benennen? Tatsächlich weiß man es nicht ganz genau, weil wir haben ja mit Aussetzung der Wehrpflicht auch die gesamte Infrastruktur der Kreiswehrersatzämter abgeschafft und die Dokumente zum Teil verloren. Das heißt, wir haben keinen umfassenden Überblick, aber wir gehen von 860.000, 900.000 Reservisten aus, von denen aber nur 50.000 im Jahr regelmäßig auf Reservedienstleistungen, auf Wehrübungen gehen. Das heißt, da ist ein Fundus sozusagen an Menschen, in dem, an Reservoir an Menschen? Genau, das ist ein Fundus an 900.000 Menschen, die ausgebildet sind, die militärisch vorgebildet sind, die ein wahnsinnig wichtiges Potenzial wären, die auch für die Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr unglaublich wichtig wären. Aber die erreichen wir aktuell nicht. Die gehen nicht auf Wehrübungen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir über die Reserve fundamental sprechen. Das ist so eine Wehrübung, ne, die wir da gerade sehen. Was passiert da? Was macht ihr da? Ich könnte mir vorstellen, dass das beispielsweise im Heimatschutz ist, wo dann zum Beispiel die Wochenenden genutzt werden, um ganz grundlegende infanteristische Übungen durchzugehen, um das Verhalten im Gelände zu üben. Hier sieht man ja auch die Hindernisbahn. Ich glaube, alle, also Leocadie und ich haben da wahrscheinlich hervorragende Erinnerungen aus unserer Grundausbildung, wo wir all diese militärischen Basics einfach nochmal durchgehen und üben, weil am Ende Übung gibt Handlungssicherheit. Darf ich mal fragen, wir haben da gerade unfassbar schwere, so sah das aus zumindest, Rucksäcke gesehen. Mhm. Frauen benutzen die dann auch mit dem Gewicht? Das ist grundsätzlich, also wir müssen ja dieselbe Ausrüstung mitführen und mitbringen, die Männer auch mitbringen. Wir brauchen ja im Feld genau das Gleiche. Das verstehe ich schon, aber das sagt auch im Grunde, dass die Bundeswehr sozusagen nicht vorbereitet ist auf Frauen im Militär? Würde ich so ehrlicherweise, also wir sind vorbereitet, würde ich sagen. Ja? Also ja, definitiv. Ja, guck dir das mal an. Es ist auch tragbar, also das sieht voll aus, aber es ist machbar. Ich habe das selber gemacht, ich habe so eine Idee davon, was das wiegt. Ich glaube, es ist einfach nur ein besonderer Auftrag an sich selbst, auf so eine Grundausbildung gut vorzubereiten. Ja. Also ich habe mir da viel Zeit genommen, einfach körperlich fit zu werden dafür. Das meine ich. Weil ich wollte nicht diejenige sein, die irgendwie dem Zug zur Last fällt, wo dann ein Kamerad den Rucksack tragen muss. Man sagt auch immer, die Gruppe ist ja nur so stark wie das schwächste Glied. Ja, das sind so die Sprüche. Hm. Und, das stimmt auch wirklich. Das stimmt. Und habe ich das falsch im Kopf? Carrie war doch diejenige, die sagte, manchmal war es so anstrengend, dass ich leise vor mich hingeweint habe, damit es keiner merkt, weil wenn man läuft, kann man auch ein bisschen heulen. Ja, also das war so mein Coping-Mechanismus. Ich musste irgendwie die Emotionen, die Frustration musste raus. Dann habe ich so ein bisschen Tränchen verdrückt. Mein Ausbilder hat dann mal irgendwann zu mir gesagt, hey, du musst irgendwie lernen, durchhaltefähiger zu werden, weil er das gesehen hat. Aber ich habe mich nicht beschwert. Das hat ja keine Konsequenzen auf den Zug. Ich bin nicht langsamer geworden, aber irgendwie musste diese Frustration raus. Und das ging dann auch. Und das ist das Tolle, also für mich zumindest in meiner Ausbildung. Ich glaube, Leocadie, du wirst es genauso sehen. Man merkt, dass die eigenen Grenzen deutlich weiter weg sind, als man das für möglich hält. Ja. Und man ist unglaublich stolz, wenn man all diese Herausforderungen, all diese Härte irgendwie packt. Und man merkt, eigentlich ist der Kopf das Entscheidende. Die Beine können immer noch. Kopf, wenn der Kopf will, dann laufen die Beine. Das ist wahr, aber es kann man natürlich, also wenn es um diese Erfahrung geht, die kann man ja auch sammeln, wenn man auf den Berg in Bayern geht oder sowas. Ne? Mit einem schönen dicken Rucksack. Das ist nochmal was anderes. Ist das anderes, der Berg in Bayern? Warum? Ist das was anderes? Das ist das Ganze, was da zusammenkommt. Also die Gruppe, dieses so zusammen was durchmachen, wie gesagt, den Schwächsten dann noch mal mitziehen und so weiter und so fort. Mhm. Manchmal auch, wie gesagt, das machen, wo man vielleicht jetzt nicht so Lust drauf hat und dann irgendwie über die Grenzen gehen und so. Das macht man ja eigentlich jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie einfach nur wandern gehen würde. Also. Lass uns noch einmal kurz reinschauen. So ein paar Bilder, Grundausbildung. So sieht das aus. Wir müssen parallel bleiben, also nicht so den Oberkörper verziehen. Müssen noch fester machen. Na, sehen Sie, wie er schlackert? Jawohl. Immer noch zu eng? Ja. Ja, alle. Aber er kommt mit das so, das ist das habt ihr alle gemacht, ja? Ja, das sah genauso aus. So, das ist ja alles das Training. Und dann geht es natürlich um die Frage, was wäre wenn? Ne? Die Frage stellt man sich ja dann, wenn man plötzlich zum ersten Mal so ein Gewehr in der Hand hält. Überlegt man sich das dann und sagt, okay, könnte ich das? Könnte ich auch im Notfall auf einen Menschen schießen? Ich glaube, das ist so ein Gedankenprozess, den auch im Bewerbungsprozess wird man das ja im psychologischen Vorgespräch gefragt. Und natürlich sagt man dann ja, weil man ist sich ja theoretisch bewusst, was beinhaltet eigentlich dieser Beruf und dieser Dienst. Aber für mich persönlich kam der wirkliche Auseinandersetzungsprozess auch beim ersten Schießen, weil man schießt ja nicht auf irgendwie runde Zielscheiben, sondern man schießt auf menschliche Silhouetten. Man schießt auf Alpha-Zone, Bravo-Zone. Man muss sich überlegen, wohin schießt du jetzt? Genau, ne? Genau. Und das ist dann schon noch mal eine ganz andere Situation, wenn man realisiert, man wird dazu ausgebildet, auf Menschen zu schießen. Und das war für mich, ich war damals 17, ich war sehr, sehr jung, das löst einen Gedankenprozess aus. Das kann man, glaube ich, gar nicht so beim Einstellungstest so richtig begreifen. Das verstehe ich. Ich muss auch sagen, also als ich damals reingegangen bin, ich glaube, es war 2019 oder 2020 oder so, nee, 2019, als ich mein Verfahren da gestartet habe, und das war auch einfach nochmal eine andere Zeit. Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das gefragt wurde beim Psychologen, ich habe das, glaube ich, auch sehr leichtsinnig beantwortet, weil ich damals doch in meinen Augen in einer Welt gelebt habe, wo ich mir über sowas nie Gedanken machen muss. Wo man wusste, dass weil das ich mir dachte, große Unwahrscheinlichkeit. Genau, ich mache einen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Ja. Aber da passiert ja nichts. So. Und deswegen hat man, also ich habe diese Frage damals auf jeden Fall nochmal sehr viel leichtfertiger beantwortet. Heutzutage ist es nochmal was ganz anderes, weil es sehr viel realer geworden ist. Aber das war damals irgendwie, fand ich weniger ein Thema noch. Schau gerade zu Ole Nymann und frage mich, wie es ihm geht dabei, wenn er sieht, nicht jetzt im letzten Teil, aber vorhin, wenn da zwei junge Frauen sitzen, die mit leuchtenden Augen von ihren Erfahrungen bei der Bundeswehr berichten. Ach, ich finde es skurril. Ich meine, die Frage war ja, kennt man Leute, die irgendwie vorhaben, das zu machen? Ich kenne keinen. Klar, für die Leute in meinem Alter, ich bin jetzt 28, stellt sich die Frage auch nicht direkt, weil wir zumindest vorerst nicht gemustert werden. Genau, von aber daher mittelbar ist, kann sie sich natürlich. Kann natürlich sein. Ja. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann passiert. Aber genau, und deshalb stellt sich da keiner so sehr die Frage, aber ich weiß, dass da keiner ist, der es ernsthaft machen würde. Ich meine, hier sind schon Worte gefallen wie Reservoir, Fundus fand ich auch sehr originell. Das waren meine Worte, ich habe nach einem besseren Wort gesucht. Ja, aber ich meine, das ist eine Frage, ob man es mit sich machen lässt, Teil eines Fundus zu sein. Ja, und das, das ist jetzt ein bisschen Wortklauberei. Mir ging es ja nur darum zu sagen, da gibt es sozusagen Menschen, Reservisten, und zwar sehr, sehr viele, das war mit dem Wort Reservoir gemeint, die vielleicht in Frage kommen, wenn es irgendwann darum geht, Wehrpflicht, ja oder nein. Also wir haben da eigentlich eine Struktur, das ist ja der Gedanke von Carrie. Aber wenn Sie das diskutieren mit Ihren Freunden, in Ihrem Bekanntenkreis, was sind das für Diskussionen? Ja, das sind dann eher die politischen Diskussionen, dass wir uns eigentlich die Frage stellen, wozu dient das Ganze eigentlich? Ja? Wofür ist das eigentlich da? Wofür ist das gerade notwendig? Was ist das Bedrohungsszenario, das geschildert wird? Und was sind die eigenen Interessen Deutschlands dabei? Das sind eher die Fragen, die wir uns dann so stellen. Genau, und wie ist die Antwort jeweils auf diese Fragen? Also worum geht es wirklich? Ja. Was ist das wirkliche Szenario? Ja. Was glauben Sie, was das wirkliche Szenario ist? Ich finde es überhaupt nicht einfach zu beantworten, was das wirkliche Szenario ist. Aber zumindest ist es ja relativ offensichtlich, dass man nicht einfach nur sagt, ja, man will das Land verteidigen können oder man will vielleicht auch im Baltikum, wenn das angegriffen wird, eins von vielen Ländern sein, das da hilft. Sondern die Ansage ist ja eine ziemlich klare. Man will die führende konventionelle Armee Europas sein, ja? Die streitkräftigste, und man will, nachdem man ja eigentlich schon in der EU die politische und ökonomische Vormacht hat, will man das nun auch militärisch haben. So, das ist die Ansage vom Kanzler, die ganz klar kommt. Also es ist eben nicht, ja, man ist so eine Mittelmacht, die EU, und da spielt man so kooperativ miteinander, sondern man will schon ganz klar das Sagen haben in Deutschland, und das ist, glaube ich, das, was uns beängstigt. Ist es die Tatsache, dass man das Sagen haben will? Oder ist es eher eine Ansage, Sie sprechen an auf eine Ansage von Friedrich Merz, ist es eher sozusagen eine Ansage, kommt die aus der Überlegung, wir sind dieses große Land in der Mitte Europas und deswegen haben wir auch eine große Verantwortung. Wenn wir sozusagen das nicht anführen, dann wird es keiner tun. Genau, es ist die Aussage, wir übernehmen Verantwortung. Das ist ja nur im Interesse der anderen. Aber ich würde tatsächlich behaupten, es geht schon darum, natürlich die eigenen Interessen auch in Zukunft durchsetzen zu können. Ich meine, das hat der Kanzler ja gesagt, bevor er Kanzler wurde, 22 im Bundestag, ja, in der Debatte rund um die Zeitenwende, wenige Tage nach Beginn der Vollinvasion, hat ja Merz schon gesagt, Deutschland muss bereit sein, seine Interessen in der Welt zu definieren und durchzusetzen. Und dazu gehört unter anderem aber nicht nur die militärische Verteidigung. Und das deutet ja schon ganz klar darauf hin, und ich meine, der Mann ist nun bekanntermaßen kein Pazifist, der wollte vor 25 Jahren in den Irakkrieg, ja, es deutet ja schon darauf hin, dass man mittelfristig auch die Ambition hat, im Weltgeschehen mitzumischen, jetzt wo man es zum ersten Mal muss, aber auch darf. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg durften die Deutschen das ja lange Zeit überhaupt nicht. Und jetzt kommt ja die umgekehrte Ansage, jetzt sollen sie, jetzt müssen sie. Und da entwickelt sich natürlich auch eine andere Idee von Politik. Er redet ja nicht von Angriff, er redet von Verteidigung. Das ist ja was grundsätzlich anderes. Gut, erstmal grundsätzlich verteidigen alle immer. Also das ist ja so, also alle sagen aber immer, wir verteidigen hier was. Also wenn man irgendwo eine Invasion startet, sagt man, wir verteidigen unsere Interessen, wir verteidigen unsere Werte, was auch immer. Also das der Satz, der wir verteidigen hier was, den kann Putin so nicht sagen. Bitte? Er sagt es aber trotzdem. Ja. Er sagt es aber trotzdem natürlich, dass er angeblich... Propaganda und offenkundig, was das ist. Genau, genauso wie wenn der Westen sagt, wir verteidigen uns ja nur, wenn wir in Vietnam, Irak, sonst wo unsere Interessen durchsetzen, da verteidigen wir unsere Interessen in der Welt. Und von daher würde ich sagen, der Begriff ist sehr flexibel. Aber wenn wir jetzt schon den Kanzler zitieren, dann können wir, glaube ich, auch ein Zitat nehmen, was er sehr, sehr häufig in den letzten Jahren gesagt hat, nämlich Krieg, wir müssen uns darauf vorbereiten, einen Krieg führen zu können, damit wir den Krieg nicht führen müssen. Und ich glaube, Sie haben ihn gerade nicht als Pazifisten bezeichnet. Ich würde eigentlich das Gegenteil behaupten. Ich glaube, auch der Großteil der Bundeswehr und der Soldatinnen und Soldaten sind Pazifisten, weil wir wollen alle keinen Krieg führen. Wir wissen, wie brutal und wie grausam Krieg ist. Wir wissen auch, dass es Menschen und Autokraten in diesem Land gibt oder in dieser Welt gibt, die Angriffskriege führen wollen, was wir in der Ukraine sehen, die Kriegsverbrechen begehen, die Frauen vergewaltigen, die Kinder entführen. Und wir wollen abschrecken, damit wir nicht in die Situation kommen, dem wehrlos gegenüberzustehen. Also Krieg führen zu können, damit wir es nicht tun müssen. Ich glaube, dieses Zitat ist ganz, ganz fundamental wichtig, um Merz' Aussagen richtig einzuordnen. Auch das sagen immer alle Politiker natürlich. Wenn der böse Nachbar nicht wäre, dann müssten wir ja gar nicht in dieser Form aufrüsten. Und genau mit der Begründung werden dann ja auch immer alle Kriege geführt, weil die anderen Staaten so böse sind, muss man da leider selbst irgendwann auch proaktiv werden. So, das ist doch die Begründung, die durch die Geschichte alle immer gebracht haben. Und natürlich ist Friedrich Merz kein Pazifist. Der hat letztes Jahr gesagt, wir danken den USA und Israel dafür, dass sie die Drecksarbeit im Iran erledigen. Da können wir gespannt sein, was das für die nächsten Monate bedeuten wird, bei dem, was sich da zusammenbraut. Der hat sehr, sehr lange Zeit über Israel mit Waffen beliefert, während komplett Gaza eingeäschert wurde. Ja, also das ist kein Pazifist. Das ist lächerlich. Sorry. Wird gerne im Hier und Jetzt bleiben und sozusagen in der Projektion dessen, was da möglicherweise auf uns zukommt. In Ihrer Welt, Ole, was würde dann passieren, wenn tatsächlich dieser Fall eintreten würde? Wir reden ja über die Frage, was wäre, wenn? Also angenommen, es kommt tatsächlich zu diesem Angriff. Angenommen, da ist tatsächlich dieser sehr, sehr große Nachbar im Osten, der gerade seine Armee auf 1,5 Millionen hochfährt. 1,5 Millionen Menschen unter Waffen. Würden Sie nicht sagen, das ist eine Bedrohung? Das ist wahrscheinlich eine Bedrohung für die Ansprüche, die Deutschland hat. Auf jeden Fall. Klar. Und wenn ich. Und wenn der plötzlich vor unserer Tür steht, was machen wir dann? Ja, wer ist denn wir? Also, das habe ich ja nicht zu entscheiden. Ich bin der, über den dann entschieden wird. Das ist doch gerade der Witz. Also, ich kann dann sagen, auch ich würde lieber kapitulieren oder ich würde lieber fliehen. Und dann sagt der Staat, nee, nach dir schicken wir die Feldjäger los. Und du musst dann im Ernstfall das Land verteidigen. Das ist, was da passiert. Und was würden Sie machen, wenn Sie das für sich entscheiden müssen? Ja, gut, versuchen zu fliehen, mich verstecken. Aber natürlich präferiert Flucht. Ja, weil ich meine, verstecken ist ja auch nur so mittelprächtig. Das ist so ein Kriegsgebiet und wird jahrelang ausgebombt. Das macht ja auch keinen Spaß. Marius zog schon auf dem Stuhl. Was mir bei diesem Argument immer einfällt, ist, dann denke ich immer an die älteren Leute, an die jüngeren Leute, die quasi nicht mehr fliehen können. Ich finde immer, das ist eine sehr privilegierte Sicht, aus der man spricht, wenn man sagt, ich würde fliehen, ich würde gehen. Aber hier gibt es Leute in diesem Land, die können nicht fliehen. Die haben ihr Leben, die haben ihre Familie, ältere Leute zum Beispiel, Familien mit Kindern, die es jetzt einfach nicht leisten können. Und ich finde, dann zu sagen, zu fliehen und den Rest zurückzulassen, finde ich in dem Sinne falsch. Es wird kein Kind im Land gelassen, weil die Eltern sich nicht leisten können, mit denen rauszugehen. So, also das. Nein, aber es ist doch lustig machen. Es ist doch ein gutes Argument, das er bringt, wenn er sagt. Ja, aber um die Leute. Ja, nee, fair. Abzuhauen ist nicht für jeden eine Option. Das ist tatsächlich so. Aber um diese Leute geht es doch überhaupt nicht. Der Staat stellt sich doch nicht die Frage, wie ist deren Leben am besten geschützt? Wäre zum Beispiel eine Kapitulation vielleicht für das Leben dieser alten Leute besser, als wenn die 3 Jahre im Kriegsgebiet sind und die ganze Zeit regnet es Bomben? Sondern der schützt seine Souveränität und ist dabei natürlich bereit, nicht gerne bereit, aber er ist bereit, auch diese Tode, die dabei entstehen, als Kollateralschäden hinzunehmen an der Front und auch hinter der Front. Aber Ole, wenn ich einmal dir die Frage stellen darf, du bist Publizist, du bist Journalist, du nimmst aktiv an dieser Debatte teil. Du genießt ja die Freiheiten dieses gesellschaftlichen Systems immens. Du genießt eine journalistische Freiheit, eine publizistische Freiheit. Und es wundert mich wirklich, dass man all diese Freiheiten, diese Rechte, diese Privilegien, die wir in diesem Land genießen. Und ich bin mit Sicherheit bei der Problemanalyse, die du an mancher Stelle aufmachst, was die soziale Frage angeht, was Mieten, Wohnraum und so weiter angeht, mit Sicherheit bei dir. Aber wie kann man dieses System, diese Gesellschaft, diese Privilegien sehen und sie nicht für schützenswerter achten? Also ich verstehe nicht, wie man all das sehen kann und nicht irgendwie das intrinsische Bedürfnis hat, dieses Leben zu schützen. Das interessiert mich wirklich, weil ich habe diesen Impuls, ich glaube, Leocadie, du hast diesen Impuls auch. Und wir wollen das nicht nur für uns selber, sondern wir wollen, wie du, Marius, das gerade angesprochen hast, wir wollen das auch für diejenigen schützen, die es eben nicht selbst tun können. Für unsere Großeltern, für unsere Kinder, für unsere Nichten und Neffen. Also nicht für was Abstraktes, nicht für Vaterland oder was auch immer. Bismarcks Andenken oder sonst was. Für das, was wir die letzten, weiß nicht, 28 Jahre genießen konnten und hoffentlich die nächsten auch noch. Also ich verstehe das nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil erstens haben wir das Thema so, das wird alles immer weggeschoben, die ganzen Probleme und nach dem Motto so, ja, wir befassen uns dann damit, wenn der Russe irgendwie vor der Tür steht. So, und das ist dieses Weggucken, dieses Wegignorieren, was man hier jahrelang genossen hat. Und einfach so nach dem Motto so, ja, das passiert nicht oder wenn das passiert, dann bin ich weg. Ich verstehe das nicht. Und vor allem, also du redest hier davon, du würdest dann am liebsten kapitulieren oder fliehen, nimmst dann, und das ist in deiner Perspektive sicherlich auch konsequent, du nimmst dann ein autokratisches System oder Leben in einem autokratischen System in Kauf. Aber wie weit wird das gehen? Also autokratisches System wie Russland würdest du noch hinnehmen? Wie wäre es mit Iran? Wie wäre es mit Afghanistan, Nordkorea? Also was wäre denn zu autokratisch, zu diktatorisch, was würdest du noch in Kauf nehmen? Nur um dich nicht verteidigen zu müssen. Das war eine Liste an Fragen. Ich fange vielleicht erstmal an mit der Freiheit zu publizieren und so weiter. Aus dieser Freiheit folgt ja offensichtlich gar nichts. Ja? Ich kann in der Öffentlichkeit sagen, ich bin gegen die Wehrpflicht. Wenn der Staat dann sagt, du musst aber trotzdem, kann ich nichts dagegen machen. Ich kann auch mit meiner Begründung nicht den Kriegsdienst verweigern, weil der Staat nur Gewissensgründe gelten lässt und meine Gründe sind politischer Art. Das heißt, ich habe alle Freiheit, das stimmt, hier in der Sendung zu sitzen und zu sagen, ich will nicht, ich kann Demonstrationen anmelden und am Ende des Tages kommt es darauf nicht an. Dann sagt der Staat, wir ziehen euch ein, ob ihr wollt oder nicht. Das heißt, ist du siehst es nicht mal als relevante und bedeutende Freiheit an? Eine Freiheit, also ja, in Russland darf ich vorher nicht sagen, ich will nicht in den Krieg und dann muss ich in den Krieg. Und in Deutschland darf ich vorher sagen, ich will nicht in den Krieg und dann muss ich doch in den Krieg. Das war jetzt meine Frage, vergleichen wir jetzt an dem Punkt Russland? Bitte? Ja. Russland mit Deutschland? Bitte? Vergleichen wir an dem Punkt jetzt Russland mit Deutschland? Ja, wir müssen ja irgendwie den Vergleich ziehen. Selbst wenn wir dann sagen, es ist alles ganz anders. Also irgendein Vergleich ist es ja immer. Aber du hast doch gefragt, warum ist mir die Freiheit das nicht wert? Ja, weil daraus für mich doch überhaupt nichts folgt. Ich darf meine Meinung äußern, ich will nicht für Deutschland sterben. Und der Staat sagt, prima, das ist deine Meinung, aber das ist uns vollkommen egal. Wenn der Einberufungsbescheid kommt, musst du dem folgen, ansonsten machst du dich strafbar. Da merkt man doch, dass daraus nichts folgt. Und ganz kurz noch, ich und das stimmt, bin jemand, der total profitiert davon, hier auftreten zu können, Bücher verkaufen zu können und so weiter. Das gilt auch für einen ganz großen Teil der Leute nicht. Und wenn auch nicht mal ich bereit bin, dafür mein Leben herzugeben, werde ich erst recht nicht andere Leute dafür, also dazu auffordern, die von diesem System so viel weniger haben als ich. Denn das hat ein großer Teil der Leute. Ja? Ein Großteil der Leute sitzt eben nicht hier zu Primetime in so einer Sendung und verdient damit Geld, sondern die haben echt andere Probleme. Und also mir ist es das nicht wert und ich glaube auch den meisten normalen Leuten ist es nicht wert. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Also es geht doch nicht darum, hier sein Leben zu geben. Es geht darum, abschreckend zu sein, um eben sein Leben nicht geben zu müssen. Und anderer Punkt, immer wenn du über den Staat redest, du redest darüber, als wäre der Staat etwas, was dir so aufgezwungen wird. Der Staat kommt ja nicht von irgendwo. Der Staat wird hier gewählt. Also wir sind in einer Demokratie, das ist jetzt nicht so. Sogar noch weiter, der Staat sind wir doch in gewisser Weise alle. Alle, es ist alles um uns herum, es ist alles, was wir genießen können. Der Staat ist ja nichts Abstraktes. Also ich finde, es ist zu einfach erklärt nach dem Motto, der Staat hat gesagt, wir müssen jetzt alle irgendwie eine Wehrpflicht machen. Und das ist jetzt doof, so, weil woher kommt das denn? Das kommt ja nicht von nirgendwo. Ich glaube, ich meine, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, keiner von uns ist prinzipiell dafür, dass wir morgen alle irgendwie einen Krieg ziehen, morgen alle einen Wehrdienst machen. Da ist kein Soldat für. Das, in der idealen Welt würde sich das keiner wünschen, aber du musst sozusagen mit der Realität, mit der wir konfrontiert sind, umgehen. Und, da gab's ja die und die Augen zuzumachen und zu warten, bis es zu spät ist, bringt nichts. Und ich finde spannend, wie du sagst, als ob die Meinungsfreiheit oder all diese bürgerlichen Freiheit, diese Grundrechte keinen inhärenten Wert besitzen würden. Weil ich behaupte, wir hatten ja vor zwei Wochen die großen Demonstrationen von 250.000 Iranerinnen und Iranern, die in München in Deutschland auf die Straße gegangen sind, um für einen freien Iran zu protestieren. Im Iran gab es riesige Demonstrationen, die genau für diese Freiheiten, die du anscheinend als nicht inhärent wertig bezeichnest, also das finde ich spannend, dass das für dich kein Wert in sich ist. Weil das ist ja irgendwie Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass wir sagen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist in sich wertig und gehört geschützt. Man hat die Meinungsfreiheit, solange man sich dann fügt. Genauso wie die jungen Leute. Nein, doch, die jungen Leute zum Beispiel dürfen jetzt demonstrieren gehen und da ist es in der Tat so. Da funkt auch keiner zwischen, da haut auch keiner mit dem Knüppel drauf. Wenn dann aber der Brief kommt, du musst dich mustern lassen und zum Beispiel gegebenenfalls auch, wenn mal von jemandem die Kriegsdienstverweigerung nicht akzeptiert wird, du musst jetzt trotzdem zur Armee, dann darf man sich dem nicht widersetzen. Du musst ein Formular ausfüllen und eine sehr kleine Menge eingezogen. Es ist immer, also ich verstehe die ganze Aufruhr teilweise nicht. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, du hast es vorhin gesagt, du kennst niemanden, der irgendwie bei der Bundeswehr ist oder das gerne machen würde und so weiter. Du redest von etwas, was du nicht kennst. Du kennst es aus den Schlagzeilen, du kennst es aus irgendwelchen Artikeln, die du gelesen hast. Du weißt ja gar nicht, worüber du redest und was du da kritisierst. Es wird immer als was Negatives dargestellt, aber das ist es gar nicht. Im Endeffekt ist es die Gesellschaft, die zusammenkommt und zusammen für die Sicherheit kämpft oder einsteht und abschreckt. Ich verstehe nicht, wo da immer die Aufregung herkommt. Ich kenne das aus Kriegsfilmen, Kriegsvideos, Kriegsliteratur. Aus Kriegsfilmen. Und muss ganz aus ehrlich dir sagen, ja klar, da sehe ich dann das Ergebnis davon. Das sind und Filme. Ich glaube ganz kurz, also dann sind die Leute nicht am Ende massenhaft tot oder was? Aber so weit sind wir doch gar nicht. Will ich auch wir sind doch an dem Punkt, wo wir abschrecken wollen, um eben nicht an so einem anderen Punkt ankommen zu müssen. Aber worin besteht denn die Abschreckung? Die besteht darin, dass der Staat sagt, im Ernstfall sind wir bereit, diese 100.000 jungen Männer zu opfern. Und das wird er dann auch tun. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, das will der doch gar nicht. Und trotzdem besteht überhaupt das Abschreckungspotenzial nur darin, dass er sagt, ich lasse einfach eine sechsstellige Zahl Leute über die Klinge springen im Ernstfall. Entschuldigung, würde ich widersprechen? Die Abschreckung besteht darin, dass die andere Seite das glaubt. Und dann, ach so, aber sonst würde es nicht passieren. Das ist was völlig anderes. Aber was ist die Alternative? Ja. Wir fügen jetzt keine Wehrpflicht ein. Wir lassen es einfach alles so weiterlaufen, wie es ist. Und dann ist es eh zu spät. Mehr Leute. Das wäre tatsächlich die nächste Frage. Ole, was wären Sie überhaupt bereit zu tun? Ich versuch's mal, es waren jetzt eigentlich zwei Fragen. Erstmal, was ist zu tun? Naja, wäre ich der Kanzler, würde ich natürlich sagen, Wehrpflicht und am besten auch gleich noch die Atombombe. Können Sie mal erklären, warum der das sagt? Warum der das sagt? Was ist die Motivation eines Mannes wie Friedrich Merz zu sagen, wir brauchen Wehrpflicht und so wie Sie unterstellen, auch gleich die Atombombe mit dazu? Warum würde er das sagen? Warum er das sagen würde? Naja, ich meine, er macht ja gerade die Wehrpflicht, weil er sagt, das Interesse ist es einerseits jetzt nicht Deutschland, dass Russland Deutschland direkt angreift, glaubt eigentlich kaum jemand, aber zumindest, dass man bereit ist, das Baltikum etc., ja, das Bündnis zu schützen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass man die Kriegsmittel in der Hand haben will, um seine Interessen in der Welt in Zukunft durchzusetzen, weil die Amerikaner Nicht mehr tun. Was meinen Sie, wenn Sie immer sagen, Interessen in der Welt durchzusetzen? Naja, bislang war es ja also so. Er sagt ja, es geht darum, ein Land zu verteidigen. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, so euphemistisch, wir wollen Interessen, wolkiger Begriff, in der Welt durchsetzen. Das heißt, andere Länder überfallen. Das ist die Übersetzung davon. Ja, was heißt andere Länder überfallen oder vielleicht meine Seeroute freischießen oder so? Bislang war es ja so, die Amerikaner haben ja diese Arbeit für Deutschland übernommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Deutschland durfte sich in dieser Form überhaupt nicht um seine eigenen Interessen in der Welt kümmern, war so eine Art Muldenschleicher des amerikanischen Systems, könnte man sagen. Und die, was jetzt ja gerade passiert ist, dass die Amis sagen, wir ziehen uns zurück, wir sehen unseren neuen Hauptfeind woanders. Und jetzt hat Deutschland zum ersten Mal diese Möglichkeit und auch diesen Zwang, wenn man dann zum Beispiel seine ökonomischen Interessen in der Welt durchsetzen will, dass man dann zumindest mal ein Drohpotenzial hat, ein Abschreckungspotenzial hat, um tatsächlich diese ökonomischen Interessen durchzusetzen. Ja, nochmal die Frage, ist es legitim, das zu haben? Dieses Interesse, zu sagen, ich habe einen Eid geschworen auf dieses Land. Mhm. Ich habe einen Eid geschworen, dieses Land zu beschützen, die Bürger, die darin leben, zu beschützen, den Wohlstand zu halten. Ich habe geschworen, diesem Land zu dienen. Ist das legitim? Also, erstens, jetzt sind wir aber schon bei einem ganz anderen Thema. Weil jetzt haben Sie ja eigentlich ja, schon zugegeben. Was ist die Konsequenz daraus? Nee, aber ganz kurz, jetzt haben Sie ja schon zugegeben. Quasi, okay, vielleicht kann auch das deutsche Interesse in ein bisschen mehr bestehen als in der Verteidigung des eigenen Territoriums. Sondern vielleicht muss wirklich mal dieses Interesse auch auswärtig durchgekämpft werden. Das habe ich beziehe jetzt mich Eindruck, auf das Beispiel oder? Mit der Seeroute. Ja, genau. Und ja. Sie sagen, die kann man so freischießen, so lapidar. Würde sagen, das ist so ein, wissen Sie, ich habe ein Problem damit. Und nochmal, ne, ich beziehe hier keine Position. Und ich teile tatsächlich auch viele Argumente. Ich glaube, dass einfach so leichtfertig davon zu sprechen, aufzurüsten, viele, viele Milliarden da reinzugeben, zu sagen, notfalls sind wir auch bereit, irgendwie ganze Generationen dafür zu opfern, bin ich völlig bei Ihnen. Das ist ein, wie soll man sagen, ein hartes Spiel. Und der Preis, wenn man sich auch die Soldaten, die beispielsweise gestern hier saßen, wenn man sich mal die Geschichten anhört, diese Menschen bezahlen einen Preis für das, was gerade im Raum steht. Und deswegen darf man das nicht leichtfertig sehen. Aber mich stört, sagen jemandem wie Merz oder wer auch immer gerade im Amt ist, zu unterstellen, dass da jemand leichtfertig mit dem Leben von Menschen spielt, dass er leichtfertig einfach sagt, schieß jetzt mal eine kleine Seeroute frei und so weiter. So ist das doch nicht. Es geht gar nicht um den, also zu sagen, das passiert leichtfertig. Nee, das wird dann wahrscheinlich nach schweren, ringenden Überlegungen passieren. Und doch will man diese Möglichkeit haben. Und Sie haben ja eben gefragt, finde ich das legitim? Und nee, mein Problem liegt darin, dass die Menschen dieser Welt verschiedenen konkurrierenden Staaten untergeordnet sind, die ihre Interessen in letzter Instanz nur so durchsetzen können. Da werden Menschen in einen Gegensatz zueinander gebracht, der überhaupt nur besteht, weil diese 200 Staaten um den Reichtum dieser Welt konkurrieren. Das ist überhaupt der ganze Grund. Kaufe ich überhaupt nicht als Argument. Warum? Die Ukrainer wurden in Konkurrenz gebracht. Die Ukrainer haben aktiv überhaupt nichts in Konkurrenz gebracht. Denen wurde das angesagt. Die Ukrainer sind in der Situation, wenn die morgen aufhören zu kämpfen, gibt es die Ukraine nicht mehr. Wenn Putin morgen sagt, wir hören auf zu kämpfen, ist der Krieg einfach zu Ende. Das ist alles. Gut, aber das ist ein riesiger Unterschied. Demokratien führen keine Kriege gegen andere Demokratien. Was wir sehen, sind Autokraten und Diktatoren, die Kriege gegen Demokratien führen. Und leider, und ich würde mir auch eine Welt wünschen, wo wir keine Sie Demokratien, haben. Die gegeneinander Krieg führen? In den letzten Jahrzehnten nicht mehr, nein. Also, aber umgekehrt also, findet es ja genauso statt. Ja. Nein, ganz kurz. Ja. Ist das nicht ein zentrales Argument? Kennen Sie Demokratien, die gegeneinander Krieg führen? Nee, aber ist das nicht der wahre Wert einer Demokratie, dass Demokratien üblicherweise sich nicht gegenseitig angreifen? Ja, dass die sich nicht gegenseitig angreifen, dass sie dann die bösen Diktatoren angreifen, weil ihnen natürlich auch dort nur die Demokratie so am Herzen liegt, das finde ich aber nicht besser. Also ich finde nicht, dass wenn Sie jetzt Beispiel Venezuela oder so, wenn Sie über Amerika ja, oder Irakkrieg oder Irak, Vietnam, was auch immer, dass man sagt, wir töten dort hunderttausende Leute, aber das ist in Ordnung, weil das ist ja eine Diktatur, finde ich überhaupt nicht. Also es ist für mich genauso schlimm, wie wenn eine Diktatur eine Demokratie angreift. Was hat denn dieses Land gemacht, als es um den Irakkrieg ging? Deutschland. Ja, es hat sich rausgehalten. Deutschland hat sich rausgehalten, was genau. Sehr umstritten war, was dieser Kanzler, der hinter Ihnen gerade zu sehen ist, nicht wollte. Was er nicht wollte. Nochmal eine ganz andere. Damals war er nicht in Amt und Würden. Was hat Deutschland gemacht? Deutschland hat sich rausgehalten. Ja. Also hätte jemand, der so klug ist wie Sie. Hätte er nicht gemacht. Das ist eine Unterstellung. Na gut, der hat damals gesagt, dass er das verkehrt findet, dass Deutschland sich raushält. Trotzdem eine Unterstellung. Zu sagen, der hätte uns in den Krieg geführt. Das ist eine Unterstellung. Das können wir alle hier nicht wissen. Das weiß nur er. Ich nenne es mal eine qualifizierte Mutmaßung. Aber wenn man so klug ist wie Sie und auch so gut argumentiert, dann ist man doch auch in der Lage zu differenzieren. Man sagt, du kannst in dem Punkt ein Land wie Amerika doch nicht einfach so vergleichen, einen Topf rühren mit Deutschland beispielsweise. Na gut, also ich glaube schon, dass der Anspruch der Europäischen Union mit Deutschland als Führungsmacht derzeit ist, letztlich so ein Player in der Weltpolitik zu werden, wie es die USA gerade sind. Mir fehlt jetzt das Wort müssen in dem Zusammenhang. Das ist doch das Gegenteil der Fall. Uns wird doch ständig vorgeworfen, dass wir viel zu zaudern, viel zu zögerlich sind, dass wir nichts auf die Reihe kriegen und dass es höchste Zeit ist, mal erwachsen zu werden und uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern. Und uns nicht ständig darauf zu verlassen, dass Amerikaner kommen und das für uns regeln. Das ist doch der Vorwurf gerade. Das mag der Vorwurf von außen sein, aber trotzdem habe ich jetzt nicht den Eindruck beim Kanzler, dass er das nicht in irgendeiner Form gerne annimmt. Diese Gestaltungsfreiheit, Ole, die Deutschland vorher nicht hatte. Okay. Ja. Aber Ole, sagen Sie noch mal einmal die Antwort auf die Frage, was ist für Sie das Mittel der Wahl? Sie können flüchten, ein Staat kann nicht flüchten. Ja. Wir sind hier in der Mitte Europas, was machen Sie? Jetzt tritt dieser Ernstfall ein, darüber reden wir ja die ganze Zeit. Und noch mal, da gibt es eine Armee, die rüstet sich gerade auf, bis an die Zähne bewaffnet, längst umgestellt auf Kriegswirtschaft, sind in der Lage, tausende Drohnen und hunderte Bomben jeden Tag zu schicken, wenn es notwendig ist. Und irgendwann 1,5 Millionen Menschen unter Waffen. Was ist für Sie das Mittel der Wahl? Einfach kapitulieren, sagen, okay, dann macht mal? Naja, wenn man sich die Frage stellen würde, wie schütze ich am meisten Menschenleben als Kanzler, müsste man wahrscheinlich das tun. Wenn man sagt, ich will die staatliche Souveränität erhalten, und die Art und Weise, wie er gelebt wird und so, klar, das ist alles damit eingekauft, fair. Dann muss man natürlich sagen, Wehrpflicht, und das mit der Atombombe war jetzt ein bisschen ironisch gesprochen, obwohl es gar nicht so ironisch ist, weil Merz ja schon gesagt hat, ja, man hat die Verträge, die es nicht erlauben. Da wird drüber nachgedacht. Aber er denkt tatsächlich drüber nach. Ne? Das war jetzt vorhin so lapidar gesagt, aber eigentlich stimmt es ja sogar, was ich so lapidar gesagt habe. Und dann würde ich es genauso machen. Nur ich bin nicht der Kanzler. Ich bin der, der am Ende den Einberufungsbescheid bekommt und der am Ende in den Schützengräben stirbt. Aber Sie stellen es gerade so dar, als ob die aktuelle Debatte wäre, alle Männer Alle Männer müssen an die Waffen. Aber aktuell reden wir noch über einen freiwilligen Wehrdienst. Und wir haben immer noch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Und Engagement für diese Gesellschaft und Resilienz kann ja in ganz verschiedenen Formen stattfinden. Das ist ja nicht nur das, was wir gemacht haben, Dienst in der Waffe zu leisten. Das kann im THW passieren, das kann mit einem Roten Kreuz passieren. Das kann in zivilgesellschaftlichen Organisationen passieren. Also Sie stellen gerade dar, dass Ihr einziger Beitrag, dass dein einziger Beitrag es sein könnte, an der Waffe zu dienen. Aber du könntest ganz, ganz viele andere Dinge tun, die mit deinem Gewissen vereinbar sind. Aber bist du gewillt, das zu tun? Wie gesagt, das ist ja bei mir gar kein Gewissensgrund, sondern ein politischer Grund. Und den akzeptiert der Staat nicht. Aber auch aus politischen Gründen bist du nicht gewillt, zum Beispiel zum THW zu gehen und dich im Katastrophenschutz ausbilden zu lassen. Das wäre ja auch ein Beitrag, der mit deinem politischen Gewissen vereinbar wäre, wo du einen Beitrag dazu leisten könntest, dass deine Oma, deine Tante geschützt ist vor einem russischen Aggressor. Ja, klar kann ich sagen, ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, dann Leute zu pflegen oder sonst was. Nur, der Witz ist, aber du würdest doch trotzdem fliehen. Das ist deine Aussage. Bitte? Ja, stimmt. Das würde ich auf jeden Fall dann, wenn ich diese Wahl hätte, tun. Nur das Interessante ist doch, es gibt ein Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Das gilt aber nur aus Gewissensgründen. Und es obliegt dem Staat zu entscheiden, ob die Gewissensgründe so vorgebracht sind, dass er sie annimmt oder nicht. Das hat Konjunkturen gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik. Das wurde sehr streng gehandhabt und dann ab den 80er Jahren immer weiter gelockert, weil man dann sagte, wir haben eigentlich auch Bedarf an Leuten in den sozialen Berufen. Mhm. Und dann ist man ja übergegangen dazu, das immer weiter zu lockern, weil diese Bedrohungslage dann so gar nicht mehr da war. Und das heißt umgekehrt aber auch, dieser Staat kann jederzeit wieder strenger das Gewissen prüfen und mehr Leute, die überhaupt nicht wollen, zum Kriegsdienst heranziehen. Und meine Prognose ist, genau das wird passieren. Man wird wahrscheinlich in ein paar Jahren dieses Soll, das man haben will, nicht erreichen. Man will ja in einigen Jahren irgendwie jeden 11. jungen Mann ziehen. Das wird gegebenenfalls nicht freiwillig passieren. Und dann wird genau das stattfinden, dass man die Gewissensprüfung genauso verschärft, dass man so viele Leute zieht, wie man braucht. Entschuldigung, ich würde einmal gerne den Jüngsten in der Runde noch mal hören. Sonst reden hier nur die alten Leute. Ja. Spaß. Marius, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Einiges. Also ich habe in meinem Kopf ganz viele Argumente gesammelt. Ja. Die gehen gerade ganz, ganz viel rum. Ja, Einfach mal rauslassen jetzt. Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf das Gespräch, weil ich auch deine letzte Talkshow mitgeguckt hatte, auch nochmal recherchiert und habe auch mit dem MdB gesprochen darüber, was es quasi bedeuten würde, diese Gewissensbisse zu haben. Und es ist nun mal so, dass wir hier in Deutschland sind und dass so etwas nicht einfach umgeändert werden kann. Dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz, um das zu ändern, um eine strenge Regelung zu machen. Und aus dem Sinn Gewissensbisse, wenn du sagst, du kannst quasi, du kannst keinen Dienst an der Waffe leisten, das ist für dich nicht okay, dann wird das meist mit einem Militärfacher besprochen, die machen das ja auf diesen psychologischen Weg und dann ist das so. Und dann kann man das auch nicht ändern. Wir sind in Deutschland, das ist ein Grundrecht, das steht da drin. Und das ist auch einfach ganz wichtig. Und ich fand es auch immer schade, dass Deutschland von dir immer runtergebrochen wurde auf dieses Staatensystem bestehend aus Werten, weil Deutschland ist so viel mehr als nur Werte. Es ist ein ganzes Land, wo meine Familie lebt. Es ist ein Land, wo ich mich entfalten kann als Mensch, als junger Mensch, wo ich das sein kann, was ich sein möchte. Und das macht für mich einfach Deutschland aus, diese ganzen Werte, diese Familie, die Rechte. Und ich finde, das hast du gerade einfach ein bisschen runtergebrochen, ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und das fand ich sehr schade. Vielleicht eine ganz schnelle Gegenfrage jetzt. Und zwar folgende. Du sagst jetzt, der Staat kann das überhaupt nicht anpassen. Ich würde sagen, doch kann er schon. Der kann, also wenn man jetzt irgendwie das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, weiß nicht, aus dem Grundgesetz streichen wollen würde, ich weiß gar nicht, ob das geht, dann brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Dann müsste es aber auch im Volk so wiedergespiegelt sein. Das sind immer Volksvertreter. Das steht, wie das genau geprüft wird, steht doch gar nicht im Grundgesetz. Das steht dann tatsächlich im einfachen Gesetz. So, das ist schon deutlich einfacher zu verändern. Und die Art und Weise, wie die Kreiswehrersatzämter das behandeln, da brauchst du keine Zweidrittelmehrheit. Ich bin Teil der politischen Meinungsbildung. Dann lobbyiere doch dafür, dass dieser Prozess der Gewissensprüfung anders stattfindet. Du bist in einer prominenten Plattform, dann überzeuge. Das ist Politik und das ist Politik in der Demokratie. Dann ist es dein Job, dafür Mehrheiten zu beschaffen. Ich würde Ole noch mal gerne sein Argument aufnehmen. Da war ja noch gerade sehr viel mehr. Er sagte gerade, da gibt es Dinge, die es wert sind, verteidigt zu werden. Gilt dieses Argument auch für Sie? Lassen Sie das gehen? Oder sagen Sie, nee, überzeugt mich nicht? Ja, es gibt Sachen, die sind hier besser als anders, aber die sind mir natürlich nicht das Leben wert. So würde ich es für mich beantworten. Gibt es überhaupt etwas, was Ihnen wirklich etwas wert wäre, so viel wert wäre, dass Sie sagen würden, dafür wäre ich bereit, wirklich etwas zu geben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind Maulaffen, die man feil hält, wenn man von sich behauptet, ich würde dann im Krieg gut dienen. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, auch du als jemand, der noch nicht im Krieg gewesen ist, stellst dir das vielleicht ein bisschen anders vor, als es dann in der Realität wäre. Aber ich will nur eine Frage stellen. Wenn Deutschland in die Situation käme, dass man entweder die Souveränität aufgeben muss oder Leute, die nicht wollen, in den Kriegsdienst zwingt. Glaubst du wirklich, dann sagt die Bundesregierung, ach nee, im Grundgesetz steht ja, wir können hier niemanden gegen seinen Willen zum Dienst einer Waffe zwingen, dann machen wir jetzt den hier und kapitulieren? Das ist doch undenkbar. Also ich finde, das ist so fiktiv. Ich finde, wir machen jetzt auch schon wieder einen Schritt von B nach Z. Also erstmal sind wir mit diesem ganzen Kriegsszenario, das ist mir jetzt auch schon wieder zu weit, weil wir reden ja immer noch über den Wehrdienst, der jetzt gerade noch freiwillig ist. Und wir machen das natürlich für die Abschreckung, wie ihr beide das auch schon gesagt habt. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man immer auf den Tatsachen bleibt, auf dem Boden der Tatsachen. Und für mich ist es auch an sich wichtig, dass eben die Souveränität dieses Staates verteidigt wird, weil dieser Staat so viel mehr ist als nur dieses Konstrukt von Werten. Für mich ist dieser Staat meine Heimat, meine Freiheit, meine Familie, das ist alles. Und das ist mein ganzes Leben in diesem Staat. Und ich könnte nicht einfach fliehen, ich könnte diesen Staat nicht aufgeben. Ich will nicht auf Knien leben oder kriechen unter der Tyrannei. Und ich entscheide mich natürlich für die Freiheit, wenn ich von Deutschland rede. Ich entscheide mich aktiv für die Freiheit. Und das ist für mich der Wehrdienst, weil der für mich ein Schutzmechanismus ist. Und ich frage mich immer, wenn ich deine Aussagen höre, was ist denn dein Schutzmechanismus für Deutschland? Wie würdest du Deutschland verteidigen wollen? Oder sagst du, ich gebe freiwillig Deutschland auf, die ganzen Werte? Wenn es nach mir ginge, ja. Das heißt, die würden sagen, wenn das passiert, dann kapitulieren wir einfach? Wenn es nach mir ginge, wäre das so. Fände ich besser als 5 Jahre im Kriegsgebiet leben, die ganze Zeit zugebombt werden oder vielleicht sogar selbst entweder an der Front dienen oder, ich meine, man muss ja gar nicht nur militärisch dienen. Kann ja auch sein, dass man dann sagt, ich leiste einen Ersatzdienst und der ist dann trotzdem an der Front. Ja, dann schäle ich Kartoffeln da in der Küche direkt an der Front oder ich muss Leute aufsammeln, die verwundet sind. Das ist ja genauso gefährlich für mich. Also ja, wenn es nach mir ginge, wäre das so. Ganz kurz, wie kann man dagegen sein, dass man jemandem einen Wehrdienst aufzwingt, wie du ja sagst, aber dann trotzdem sagen, aber es wäre total fein, wenn ich einen Staat habe, der mir eigentlich alles aufzwingt. Das macht gar keinen Sinn. Wie meinst du, sorry? Jetzt habe ich naja, also sagen wir mal so, wir machen nichts, Russland kommt. Glaubst du, dann bist du frei, dann wird dir nichts aufgezwungen? Nee, ich finde es nur einen komischen Grund zu sagen, weil es in Russland schlimm für dich wäre, musst du dann gleich bereit sein, dich zu opfern. Das finde ich auch einen ziemlich komischen Grund. Es geht, wie gesagt, nicht um Opfern. Du bist wieder 3 Schritte zu weit gegangen. Darum geht es ja gar nicht. Das will ja keiner von uns. Wir wollen das eben verhindern. Und die Augen zuzumachen, wird das nicht gut machen. Ich habe gleich noch eine andere Frage. Ich würde gerne noch mal bei Marius bleiben. Marius, weil ich vorhin sagte, die Gespräche, die plötzlich stattfinden, zu Hause, am Küchentisch und so weiter, würde mich auch mal interessieren, was die Reaktion in euren Familien war. Wenn man dann so sagt, nach dem Abi, ich gehe jetzt erstmal zur Bundeswehr, obwohl man da gar keine besondere Beziehung hat. Wie ist es denn bei Ihnen zu Hause, Marius? Ich muss euch sagen, ich hatte auch mal vor anderthalb Jahren ungefähr mit dem Gedanken gespielt, auch zur Bundeswehr zu gehen. Also bevor das Ganze, die ganze Debatte ganz groß wurde, da hat mich meine Mutter auch manchmal mit schiefen Augen angeguckt und gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Und dann gab es ja auch noch diesen tragischen Vorfall, als meine Schwester quasi verstorben ist, was diese Familie zunehmend mal belastet und was meine Eltern gesagt haben. Darf ich fragen, was da passiert ist? Ja, also meine Schwester wurde damals mit Lungenkrebs diagnostiziert. Das hat dann einige Jahre gedauert und die hat gekämpft und dann ist sie aber leider daran auch verstorben. Und das hat natürlich meine Eltern dahingehend sensibilisiert, wenn es darum geht, um das Leben ihres zweiten Kindes und letzten Kindes sozusagen. Darf ich fragen, wie alt Ihre Schwester war, als sie gestorben ist? Sie war 21 bei ihrem Tod. Und Ihre Eltern haben Sie bis zum Schluss zu Hause gepflegt? Genau, meine Mutter hat sie bis zum Schluss zu Hause gepflegt und die ist dann eines Morgens aufgewacht und meine Schwester leider nicht mehr. Es gibt eine Szene aus einer Reportage. Ich glaube, Kollegen der ARD haben das gemacht. Ja. Da ist im Grunde genauso ein Gespräch dokumentiert. Und wenn man das alles weiß, sieht man das noch mal mit anderen Augen. Wir schauen mal kurz rein. Also ich bin ja nur Mama. Und sage ich mal, als Mama will man ja immer das Beste für sein Kind. Und wenn ich mein Kind irgendwo hingeben muss, wo es auch dazu gezwungen wird und dann auch gerade noch so im militärischen Bereich, wo ich sage, mein Sohn ist nicht der Typ, der eine Waffe in der Hand nimmt, habe ich schon einfach ein bisschen Angst davor. Man setzt die Wehrpflicht ja nicht ein, damit man ein paar Leute ärgern kann. Man setzt sie einfach, wenn man sie braucht und weil man eben dieses Leben in Freiheit haben will. Und ich will dieses Leben haben. Aber müsste man das nicht woanders klären und nicht irgendwo? Ja. Die Diplomatie funktioniert ja nicht, wenn du jetzt eine Bedrohung in Russland hast. Die Ukraine hat sich auch nicht, hat sich auch versucht, an dem Tisch zu sitzen. Hat ja auch nichts gebracht. Aber uns geht es ja hier um dich und um andere Söhne, die dann auch wohnen müssen. Ein Leben haben. Ich will leben. Ich will aber mein dein Leben wird aber ja jetzt nach hinten geschoben. Wenn ja, aber dafür habe ich dafür ein ganzes Leben in Freiheit. Ich will nicht das Risiko eingehen, ein Leben im Krieg, in Leid, in Trauer zu haben und die Menschen zu verlieren, die ich liebe. So, da redet Mama ein bisschen wie Ole und ich kann sie sehr gut verstehen. Ja, also das ist immer eine ganz krasse Szene, weil es auch immer diesen Konflikt zu Hause widerspiegelt und das, was man dann trotzdem auch irgendwo politisch vertritt. Und ich glaube, wenn Privates und Politik aufeinander knallt, ist das immer ein ganz anderer Konflikt. Und dann gehe ich muss auch sagen, dieses Thema geht ganz tief rein. Definitiv, in die Familie, definitiv. Ne? Ja. Und ich muss immer sagen, ich verstehe meine Mutter auch dahingehend. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Kinder zu haben, aber ich würde es auf jeden Fall rausfinden. Deswegen ist Wehrpflicht oder Wehrdienst auch für mich so ein wichtiger Aspekt. Und ich sage, ich verstehe meine Mutter dahingehend, dass sie sagt, sie hat Angst um mich, aber sie macht halt auch schon wieder diesen Schritt von B nach Z, wo sie jetzt sagt, du kommst dann an die Ostfront und dafür ist das ja nicht. Und es ist dafür, dass wir alle in Freiheit leben können. Und ich glaube, das wird ganz oft verwechselt, dass man Wehrdienst gleichsetzt mit direkt an die Front vor. Mhm. Ich werde mal fragen, in Ihrer Familie, Sie kommen aus Gera, ne? Ja. Großvater war in der NVA. Richtig. Was hat der für einen Blick da drauf? Mein Großvater blickt, ich denke mal, mit zwei Augen auf die NVA-Zeit zurück. Er hat sich, ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen, er hat sich selber damals immer ein bisschen extra Urlaub erschafft, weil er hatte einen Freund, der Klappspaten hergestellt hat. Er hat damals die alten Klappspaten mitgenommen zur Armee und dann hat er gesagt, hier, nimm die, und dann hat er immer Sonderurlaub bekommen. Dahingehend, er hat viele lustige Geschichten, darauf wollte ich raus. Und ich glaube, er hat auch eine positive Zeit dort erlebt. Er hat dort Freunde kennengelernt, Kameraden fürs Leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man auch mal ein bisschen runterschiebt. Dieser Wehrdienst ist nicht nur negativ. Er hat natürlich, wo er sagt, es war eine lange Zeit, sein Sohn wurde dort geboren, mein Vater, in der Zeit, als er bei der Wehrdienst war. Und er durfte dann auch den Namen nicht aussuchen. Das hat ihm auch nicht so gut mitgefallen. Aber ich glaube, trotzdem sagt er, es hat ihn geprägt als Menschen. Und es hat ihn auch weiterentwickelt. Als Menschen. Ist das so die Generation, die sagt, geh mal zur Bundeswehr, hat noch keinem geschadet? Ja, genau, das ist das Argument, was immer fällt. Es hat noch keinem geschadet. Das kommt alles so bekannt vor. Ja. Das höre ich immer. Das ist immer das Hauptargument von denen. Weil ich merke, in Ostdeutschland ist die Stimmung nicht unbedingt die Angst vor Russland, sondern eher, dass man sagt, uns hat es auch nicht geschadet. Macht das mal. Das macht euch zu Männern, wird mir oft gesagt immer. Aber deswegen, ich denke, mein Opa guckt auch mit so ein bisschen mit zwei Augen drauf, aber er sagt, es hat ihn, glaube ich, als Menschen auch geprägt, hat ihn aber auch natürlich Zeit gekostet. Und das ist interessant, was Sie gerade im Nebensatz erwähnt haben, der Blick auf Russland ist ein anderer. Ja, definitiv. Also ich würde sagen, die Leute, meine persönlichen Eindrücke, meine Großeltern oder meine Urgroßoma, die ich auch noch kenne, die ist in der DDR groß geworden. Und die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur Sowjetunion und heute Russland. Die haben immer das, was für uns quasi Amerika ist, als großer Bruder gewesen ist, ist für die Russland. Das war immer der große Bruder, der schützende Bruder, der macht sowas nicht. Aber die haben ein ganz anderes Vertrauen. 53 den Aufstand brutal niedergeschlagen hat und so weiter. Ja, und ich glaube aber trotzdem, sie wurden auch, glaube ich, einfach ein bisschen dahingehend in ihrer Jugend so geprägt, dass sie sagen, ich habe eine ganz andere Stimmung zu Russland. Immer wenn ich meine Opa danach frage, sagt er immer, wir müssten eigentlich mehr zusammenarbeiten und dahingehend. Und ich glaube, man merkt einfach immer noch diese Russlandfreundlichkeit, auch in der Gesellschaft dort. Ich fange bei Carrie vielleicht an. Wenn man direkt nach dem Abi sagt, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, wie kommt sowas zu Hause an? Also ich glaube, ich habe eine gewisse familiäre Vorprägung. Du würdest es vielleicht familiäre Vorbelastung nennen. Mein Onkel ist Berufssoldat, mein Papa ist auch Reserveoffizier. Deswegen war jetzt Uniform für mich grundsätzlich was ich schon kannte. Ich glaube, man war trotzdem überrascht, weil ich war jetzt als Kind nicht der Typ, der irgendwie sagen wollte, ich will raus und campen und irgendwie groß wandern gehen und will ganz viel Zeit draußen verbringen. Wandern kann man auch ohne Bundeswehr. Das ist und will mich körperlich total beanspruchen. Aber mir war klar, ich will irgendwie vorm Studieren noch mal was anderes machen, was anderes sehen. Mhm. Work and Travel wäre natürlich eine Option gewesen, aber ich wollte auch irgendwie einen Beitrag leisten zu diesem Land. Ich war schon immer ein politischer Mensch. Ich habe versucht zu reflektieren, was für Freiheiten genießen wir hier, welche Privilegien genießen wir und wie kann ich meinen Teil dazu zu leisten. Das war in welchem Jahr? Welches Jahr? 2019. Ich habe 2018 Abi gemacht und dann am 2. Januar 2019. Das heißt, da war ja Ukraine, das ganze Thema. Genau, es war, spielte eher nur am Rande eine Rolle. Genau, meine, damals war es ja schon so, dass wir Krieg in der Ukraine hatten. Das haben wir aber nicht so wahrgenommen. Genau, also für mich war es tatsächlich ganz weit weg. Also natürlich kann ich die Thematik Krim, Annexion der Krim, aber es war für mich weit, weit weg. Das realere Szenario war damals, vielleicht gehe ich nach Afghanistan. Also ich hatte mich damals nur für 7 Monate verpflichtet, hatte auch überlegt, aber dann länger zu bleiben, auch noch viele Kameraden. Mit dem Blick auf Afghanistan? Ich hatte viele Kameraden, die länger sich verpflichtet haben und dann auch nach Afghanistan gegangen sind, die mit mir in der Grundausbildung waren. Mein Onkel war auch mehrmals im Auslandseinsatz und ich hatte einen großen Respekt vor der Bundeswehr, aber als ich dann dort war, habe ich es unglaublich genossen. Weil? Weil der Zusammenhalt, also Kameradschaft ist, glaube ich, ein Begriff, den kann man als Ziviler nicht ganz nachvollziehen. Aber dieser Zusammenhalt, der entsteht, wenn man zusammen Herausforderungen ausgesetzt ist, wenn man zusammen durch den Schlamm kriecht, einem arschkalt ist, man seit 3 Tagen nicht wirklich geschlafen hat, man hat nicht so wahnsinnig leckere Sachen gegessen. Man hat heimlich geheult. Man hat heimlich geheult auf dem Marsch, wurde dabei vom Ausbilder beobachtet und zurechtgewiesen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Zusammenhalt. Und der zieht einen mit. Und man merkt, dass unabhängig davon, was für Bildungshintergründe, die anderen haben oder aus welchen Elternhäusern sie kommen, welche Nationalität die Eltern haben, welche Religion, an welchen Gott man glaubt. Man ist irgendwie zusammen, man zieht das zusammen durch. Und das ist eine Erfahrung, die macht man im Zivilen nicht. Und die hat mich unglaublich geprägt, unglaublich fasziniert und auch langfristig an die Bundeswehr gebunden. Deswegen bin ich ja auch als Reservistin oder als Reserveoffizierin geblieben. Und deswegen habe ich eben auch länger mit dem Gedanken gespielt, länger mich zu verpflichten. Sie haben auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, ne? Ja. Genau. Welche Rolle spielt das? Ich glaube, dass mir meine amerikanische Staatsbürgerschaft ein anderes Verhältnis zum Thema Patriotismus gegeben hat. Ich glaube, in Amerika ist man sehr, sehr patriotisch, teilweise, glaube ich, zu sehr. Aber ich glaube, ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen, aber es gibt ja diesen tollen Satz von JFK, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mich sehr geprägt hat. Ich bin dankbar, in diesem Land geboren und aufgewachsen zu sein. Ich bin dankbar, dass ich zum Arzt gehen kann, ohne mir Gedanken über Rechnungen machen zu müssen. Ich bin dankbar, dass ich zur Uni gehen konnte, ohne mich hoch zu verschulden. Ich bin dankbar, dass ich mir keine Gedanken über Obdachlosigkeit machen muss, weil wir ein gutes und stabiles Sozialsystem haben. Und ich weiß, dass das alles einen Preis hat. Ja. Und ich weiß, dass jeder dazu sich berufen fühlen sollte, einen Beitrag zu diesem System zu leisten. Und der Umgang der amerikanischen Gesellschaft mit Armee, mit Militär, wie nehmen Sie den wahr? Wo ist der Unterschied? Ich glaube, dass das ist eine Medaille mit 2 Seiten. Auf der einen Seite nehmen wir eine extreme Wertschätzung der Armee wahr. Veteranen können zuerst ins Flugzeug einsteigen, bekommen Rabatt, werden in der Gesellschaft ganz anders behandelt und auch ganz anders aufgefangen, wenn sie beispielsweise aus Auslandseinsätzen zurückkehren. Auf der anderen Seite gibt es auch einen Kriegermythos, den ich für sehr, sehr problematisch halte. Weil am Ende geht es immer noch um einen Job, wo es um das Töten von Menschen geht. Und das können wir nicht glorifizieren, das sollen wir nicht glorifizieren. Das gehört nicht zur menschlichen Natur, sich mit solchen Fragen und Themen auseinanderzusetzen. Was ich glaube, wir Positives lernen können als Deutschland, ist, Soldaten in der Gesellschaft anders wahrzunehmen, anders aufzufangen, vor allem, wenn es um Themen wie PTBS geht und Soldaten eine andere Wertschätzung beizubringen. Posttraumatisches Belastungssyndrom. Genau. Weil Soldaten einen ganz herausragenden Beruf in dieser Gesellschaft einnehmen, ganz viel Verantwortung übernehmen und auch einen Preis gewillt sind zu zahlen, den nicht jeder gewillt ist zu zahlen. Aber jemand muss ihn zahlen, ansonsten kann man nicht in Sicherheit gehen. Können wir noch mal dieses Bild davor kurz zeigen, das wir gerade gesehen haben, Trump. So. Das ist das, was Sie meinen, ja? Wertschätzung von Soldaten, von Veteranen. Es wäre mir lieber, wenn es ein anderer Präsident wäre, der diese Geste zeigen würde. Können auch jeden anderen nehmen, aber vom Prinzip her ist es das. Im Prinzip ist es das, dass Soldaten in der Gesellschaft gewertschätzt werden, dass sie eine prominente Rolle einnehmen. Und das ist etwas, was wir in Deutschland zunehmend mehr lernen, dass wir zum Beispiel öffentliche Gelöbnisse haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, das war auch mal ganz anders. Also wenn ich mich zurückerinnere, als die letzten Kameraden aus Afghanistan zurückgekommen sind, in Wunsdorf gelandet sind. Da war kein Vertreter des Bundestages vor Ort, da war kein Verteidigungsminister. Wer war damals Verteidigungsminister? Das war AKK. So. Sind über 200 Soldaten gelandet. Es gab keine politische öffentliche Wertschätzung. Ja. Und dann kann ich verstehen, wenn eine Gesellschaft, also wenn schon die Politik als Vorbild das nicht lebt, wie soll eine Gesellschaft das leben? Da hat sich in den letzten 4 Jahren, glaube ich, unglaublich viel getan, aber wir müssen noch besser werden. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu Amerika. Es gibt da eine ganz andere Seite. Sie kennen die wahrscheinlich auch. Also es gibt diese Seite, es gibt Medaillenumhängen, es gibt sozusagen ganz viel Pathos und Glanz und Gloria. Und dann gibt es, und ich habe die selber besucht, gesprochen, viele Gespräche geführt mit Veteranen, die irgendwo in der Wüste in Arizona in Zelten hausen, fix und fertig sind, keine psychologische Betreuung kriegen, unter Umständen leben, denen ich sagen würde, das ist des reichsten Landes der Welt nicht wert. Das ist unglaublich tragisch. Das ist unglaublich 20 tragisch. Veteranen in den USA haben sich zeitweise am Tag das Leben genommen. Das ist kein guter Umgang mit Veteranen und mit Militär. Das ist ein Armutszeugnis. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass die ganz häufig wirklich am Rande der Gesellschaft stehen. Das ist vielleicht auch das, was Ole so im Hinterkopf hat, wenn er darüber redet. Also nach dem Krieg kommt ja auch was. Aber und diese Zukunft ist dann in Wahrheit nur noch Vergangenheit. Aber das müssen wir differenzieren zwischen, wie kümmert sich der Staat um diese Veteranen und wie kümmert sich diese Gesellschaft um die Veteranen. Weil ich bin völlig bei Ihnen, dass die staatlichen Institutionen sich um so Veterans Association und so weiter nicht ausreichend ausgestattet sind, dass Mental Health nicht ernst genommen wird. Aber das ist wirklich bitter, aber das zu sehen in diesen Zelten, wie Menschen jedweden Alters im Grunde vor sich hin vegetieren. Die haben da zwar zu essen und so weiter und die tragen ihre Waffen, aber es ist ein so trauriges Dasein. Ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann man mit Leuten so umgehen, die sich schwer verletzt haben zum Teil, deren Seele so kaputt ist, dass sie zu nichts mehr in der Lage sind? Und dann lässt du die da einfach so sein. Und das ist also ein Versagen der staatlichen Institutionen. Aber was man auf der anderen Seite sieht, und das ist natürlich nicht flächendeckend, sonst gäbe es diese Bilder, die Sie beschreiben, nicht. Aber es gibt eine ganz starke solidarische Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft. Also ich kenne das, wo meine Familie wohnt in Georgia, sehr, sehr katholisch geprägt, wo die Kirchengemeinde zusammenhält. Und wenn es Veteranen gibt, die psychische Probleme haben oder Hospital Bills nicht begleichen können, dann springt die Gesellschaft, springen andere Familien ein und kümmern sich. Und das sollte meiner politischen Auffassung nach nicht so sein. Da muss der Staat eingreifen. Das ist ja genau der Zynismus, von dem Ole spricht. Da muss der Staat ran. Aber ich glaube, dass die USA zumindest auf der gesellschaftlichen Seite dann viel auffängt. Es sollte anders sein. Bin ich völlig bei Ihnen. Das ist dramatisch. Hat er da einen Punkt? Ja. Im Grunde ist es ja das. Ne? Das ist zynisch. Ja. Ja, das zynische ist zynisch. Politiker schicken Soldaten, ohne mit der Wimper zu zucken, in völlig sinnlose Kriege im Irak oder sonst wo. Ja. Und die Frage, was die dort eigentlich zu suchen haben, was die dort eigentlich machen, müssen die nicht beantworten. Es baden die aus, die dorthin geschickt werden. Bin ich völlig bei dir. Und das ist ein absolutes Trauerspiel, ein Versagen des Staates. Und ich glaube, was die verantwortlichen Politiker niemals vergessen dürfen, wenn man über Zahlen spricht und wie viele Soldaten haben wir, wie viele Soldatinnen haben wir, wie viele sind in Einsätzen, wie viele Veteranen haben wir. Das sind nicht nur Zahlen. Jeder Einzelne ist ein Mensch, jeder Einzelne hat eine Familie, eine Biografie, eine Geschichte. Und jeder verdient es, als so ein Mensch wahrgenommen und behandelt zu werden. Und das wird ganz häufig vergessen und das darf nicht passieren. Wie war es bei Luca Di? Wie ist diese Entscheidung gefallen, zur Bundeswehr zu gehen? Sie haben auch, glaube ich, haben Sie zwei Staatsbürgerschaften auch? Belgisch und Deutsch? Ja. Belgisch, ne? Genau, ja. Bei mir war das ein bisschen anders. Es gab eigentlich gar keinen großen Familienbezug dazu. Ich glaube, meine Eltern haben es mir erstmal auch nicht geglaubt. Also ich glaube, nur als Sie ich haben nichts mit Militär zu tun? Nichts. Also ich glaube, als ich dann irgendwann mit den Unterlagen nach Hause kam, ich war auch noch 17 damals, da waren sie, oh, okay, jetzt wird's ernst. Sie meint es ernst. Weil ich auch eigentlich, glaube ich, vom Typ Person jetzt nicht die gewesen war, die jetzt so, wo man gesagt hätte, ja, okay, die geht irgendwann zur Bundeswehr, das passt. Aber ich glaube, das war genau richtig, weil meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, eigentlich finde ich es gut, dass jemand wie du dann da ist. Und das ist eigentlich auch schon wieder falsch, weil das ist wieder diese Vorprägung, so, wie sieht die Bundeswehr aus? Das ist ein bisschen, was deine Mutter ja auch gesagt hat, so. Das ist komplett falsch. Das zeigt mal wieder, dass Bundeswehr einfach irgendwie am Rande der Gesellschaft hinter den Kasernentoren ihre Dinge tut und nicht Teil der Gesellschaft ist. Und deswegen, also ich fand es damals ganz interessant, wie meine Eltern reagiert haben und bin bis heute eigentlich super dankbar, weil ich sozusagen einem Umfeld, was mit der Bundeswehr nichts mehr zu tun hatte, für die Bundeswehr unsichtbar war, eigentlich diese Welt eröffnet habe und super viele neue Eindrücke und richtige Eindrücke, weil ich ja da war und nicht nur aus der Presse das gelesen habe, den bringen konnte. Was haben Sie dort für sich gewonnen? Ich habe Lebenserfahrung. Also ich glaube, irgendwie man gewinnt in ein paar Monaten Bundeswehr irgendwie 3 Jahre Lebenserfahrung dazu. Also Grund dafür war ja auch bei mir erstmal nicht irgendwie direkt mit 17 ins Studium gehen zu wollen. Mhm. Ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen gewusst, dann als ich im Studium war, zu wissen, ich war schon bei der Bundeswehr, man hat schon mal was Richtiges gemacht, was anderes gemacht, was andere nicht haben. Man hat unter Druck gearbeitet, man hat mit wenig Schlaf gearbeitet. Das gibt einem so ein bisschen mehr Ruhe für spätere Situationen, die auf einen zukommen, weil man weiß, okay, man hat schon ein bisschen was geschafft und es ist alles nicht so schlimm. Und wofür? Für irgendein höheres, großes Ganzes, um es jetzt mal so pathetisch zu formulieren? Oder wofür? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ganz ursprünglich wollte ich irgendwas Verrücktes machen. Also das hatte jetzt, genau, also ich dachte mir so, ich hab ein Gap hier, was kann ich machen, was so ein bisschen außergewöhnlich ist, out of the box, mich aus meiner Bubble rauszieht, neue Erfahrungen sammeln. Ich dachte ursprünglich aus, Neugier. Genau, Neugier, so diese Blackbox Bundeswehr, was steckt eigentlich dahinter? Und ich dachte auch damals so, ich mach das dann und dann bin ich weg, gehe ins Studium und habe nie wieder was damit zu tun. Gut, kam jetzt sehr anders, aber das war so die Ursprungsidee eigentlich. Und machen heute was? Heute bin ich noch Reservistin bei der Marine. Also ich war damals bei der Artillerie, jetzt bin ich bei der Marine. Also ich habe auch irgendwie, mir fehlt jetzt noch die Luftwaffe. Und genau, und bin Luftwaffe da super. Luftwaffe sitzt hier. Genau, sitzt früher da. Früher mal her, muss man zu meiner Verteidigung sagen. Ich war auch sagen. Früher mal her. Also, nee, aber es ist total toll. Es ist ein super Ausgleich zum Alltag. Ich war letztes, glaube ich, ein Viertel des Jahres in der Kaserne. Es ist einfach, es ist unbeschreiblich. Also ich möchte gar nicht mehr ohne. Das ist wirklich einfach was ganz Besonderes. Das kann man, glaube ich, auch nicht wirklich erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Und ist das der Grund, warum Sie heute das tun, was Sie tun? Beruflich? Ja. Auch, ja, 100%. Können Sie mal erklären, was Sie genau, tun? Genau, also ich arbeite in sozusagen einem neuen Defense Prime, wie wir uns nennen, Arx Robotics. Wir machen eines dieser neuen Startup-Rüstungsunternehmen? Ich würde es gar nicht mehr Startup nennen, sondern schon so neue Prime, diese neue Defense sozusagen Gruppe an Unternehmen, da sieht man es auch, das sind Bodendrohnen, die sind unbemannt, die sind auch schon in Hunderten in der Ukraine. Sie sehen aus wie so ein kleiner Panzer, ne? Ja, ist also es aber nicht, genau. Sie haben erst die großen Panzer kennengelernt und dann... Genau, von der Panzerhaubitze 2000 zum Gerion, genau, da sieht man es auch im Video. Panzerhaubitze 2000, ja? Ja, da komme ich ursprünglich her. Genau. Okay. Genau, da sieht man es. Das ist auch zum Beispiel als Soldatin nochmal, ist man nochmal mehr dahinter, weil, also... Da geht es ja auch teilweise einfach Fähigkeiten, die davor bemannt waren, unbemannt zu machen und auch dadurch heißt, was Personen ist die Idee dieser Minipanzer? Also die Idee dahinter, es gibt ganz viele Use Cases. Was wir jetzt da zum Beispiel sehen, ist Cargo. Das heißt, der Gerion fährt autonom zum Beispiel Punkte ab oder kann Soldaten folgen und also einfach kann Cargo fahren. So wie hier Getränke bringen, genau, Logistik. Genau, zum Beispiel. Was also in der Ukraine am meisten sagen, genutzt wird, ist Cargo, aber auch Case Evacuation. Weil eben die Soldaten und die Verwundeten auch evakuiert werden müssen. Dort sind wir schon, wie gesagt, mit Hunderten im Einsatz und ermöglichen das, dort einfach... Das heißt, da ist dieser arme Mann, der getroffen wird, schwer verletzt ist, meistens von einer Drohne. Und weil es mittlerweile in der Ukraine so gefährlich ist, durch diese vielen Drohnen, den da rauszuholen, schickt man sozusagen so einen unbemannten Roboter rein und wenn er Glück hat, setzt er sich auf den drauf. Genau. Wird dann aber meistens trotzdem von der Drohne erledigt. Tatsächlich, also wir haben eigentlich ganz, ganz gute Erfolgserlebnisse. Also so oft werden die gar nicht zerstört. Und der Gedanke ist einfach, dann werden nicht auch noch die getötet, die ihn rausholen. Genau, und die Evakuierung an sich ist ja auch die große Gefahr. Genau. Also die Soldaten, die sozusagen, ich weiß nicht, 2, 3 Soldaten, die den Verwundeten tragen müssten, müssen hier raus aus ihrer Stellung aufgedeckt werden und so weiter. Und das würde der Roboter übernehmen. Wenn man das so sieht, Frage insbesondere an euch beide, haben wir da auch ein altmodisches Bild von Krieg im Kopf? Ja, absolut. Weil? das ändert sich mit einer rasanten Geschwindigkeit. Da können wir gar nicht hinterherkommen, um ehrlich zu sein. Dafür ist die Bundeswehr noch gar nicht, sagen wir mal, ausgelegt, weil wir einfach noch nach dem alten Modell sozusagen die Kriegsführung sehen. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Aber in der Ukraine ist eine Innovationsschnelligkeit, also das ändert sich da jede Woche. Das ist schwer hinterherzukommen. Und wenn ich da einmal reinspringen darf, also ich habe auch den Eindruck, dass die Debatten, die wir führen, ich finde es richtig, dass wir über den Wehrdienst diskutieren. Wir müssen alles diskutieren, was dem Personalproblem der Bundeswehr entgegenwirkt. Aber wir führen diese Debatten ehrlicherweise ziemlich unkreativ. Also genauso wie beim Thema Personal nicht über Reserve sprechen, über Personalstruktur, über Effizienz. Wie effizient setzen wir die Zeit der Soldatinnen und Soldaten eigentlich ein? Auch das Thema Beschaffung, da müssen wir schneller werden. Die Innovationszyklen müssen kürzer werden. Wir müssen über neue innovative Systeme nachdenken, die ja auch wieder Personal schonen. Also unbemannte Systeme schonen ja Personal. Also ich wünsche mir da von allen politischen Entscheidungsträgern mehr Kreativität. Und man fordert ja jetzt auch als Staat irgendwie Leistung von uns als junge Generation ein. Ich gebe das zurück an den Staat. Auch der muss leisten und Bundeswehr und Verteidigung grundsätzlich neu denken, weil die Herausforderungen sich so schnell weiterentwickeln. Wobei, also ich finde, man muss schon sagen, es hat sich echt einiges getan. Es hat sich viel getan. Also man merkt den Unterschied wirklich immens. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch bei meiner letzten Übung so einen Drohnenlehrgang gehabt und habe jetzt einen Drohnenschein. Also es ändert sich schon wirklich was. Sie können selber jetzt auch Drohnen fliegen. Tatsächlich auch genau die Fragen und auch die Frage an Ole in dem Fall: Wie gefährlich ist das eigentlich, dass da im Grunde so ein Bild gezeichnet wird? Wir können uns gleich mal so ein TikTok-Bundeswehr-Video anschauen, das im Grunde suggeriert wird, ist alles gar nicht mehr so wild, weil da ist ja diese moderne Technologie. Und ich erinnere mich an Gespräche, die ich selber geführt habe mit Soldaten in der Ukraine, die sagten: Naja, also da oben im Himmel, da ist 21. Jahrhundert, ist schon alles richtig. Aber unten ist immer noch Erster Weltkrieg. Und da wird gestorben und verblutet wie eh und je. Ja, also wie schauen Sie da drauf? Ich finde es auch sehr irritierend. Man hat ja manchmal dann Dokumentationen oder so, wo Leute sagen, ich will nicht kämpfen. Und dann wird gesagt, ja, du kannst ja auch dann die Drohne steuern. So als wäre das, was man mit der Drohne macht, nicht trotzdem, dass man am Ende des Tages tötet. Das finde ich, ist eine ganz komische Abstraktion, die da vorgenommen wird. Und übrigens, man hat auch dort ein hohes Risiko, getötet zu werden. Also aus der Ukraine gibt es ja auch Dokumentationen, wo man sieht, wie Einheiten natürlich dann nicht direkt an der Front im Schützengraben sind, aber die trotzdem natürlich an einer bestimmten Stelle in so einem kleinen Bunker unter Erde sind und dann Drohnen steuern und die dort immer das Risiko haben. Wir können das einmal zeigen, Bojan Barnczewski, Kollege vom Wall Street Journal. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Der hat kürzlich in der Sendung hier darüber erzählt. Das sind ein paar Bilder, die er mitgebracht hat, die genau das zeigen. Und er hat beschrieben, wie breit im Grunde jetzt auch diese Front geworden ist. Ne? Also während früher sich Soldaten teilweise auf 200, 300, 400 Metern gegenüberstanden, ist es jetzt so, dass zum einen gar nicht mehr wirklich klar erkennbar ist, was eigentlich eine Frontlinie ist. Das ist das eine. Und das andere, dass es zum Teil bis tief ins Hinterland wahnsinnig gefährlich ist. 25 Kilometer. Du bist nirgendwo mehr sicher vor diesen Drohnen. Das ist sozusagen die Entwicklung. Ja, und da wird abstrahiert von dem, was es am Ende des Tages bedeutet, wie ja auch oftmals in der Bundeswehrwerbung das Ganze eher als ein Abenteuer präsentiert wird. Ich bin sicher, wenn man dorthin geht, wird einem das nicht mehr einfach nur als Abenteuer verkauft, das will ich jetzt nicht behaupten, aber zumindest bei der Werbung wird das auf diese Weise präsentiert. Und ich finde schon, dass ihr alle drei auf eine ganz abstrakte Weise drüber sprecht. Also ihr werft mir vor oft, oder hatte ich den Eindruck, Ole, du denkst das alles so abstrakt. Mag sein, ich finde, ihr macht das aber auch abstrakt. Weil ihr alle immer sagt, ja, aber es geht doch gar nicht darum, um einen Krieg zu gehen. Das will man doch überhaupt nicht. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ihr da nicht so ganz ernst nehmt, dass das ist, was am Ende die Politiker mit euch vorhaben, wenn es hart auf hart kommt. Nicht, dass sie sagen, die machen das leichtfertig. Die Behauptung wollte ich nie aufstellen. Aber es ist das, was am Ende mit euch passiert. Ja, und da habe ich den Eindruck, das kommt hier zu wenig zur Sprache. Also, du hast ganz kurz einen Satz. Ja, ja. Du hattest vorhin gesagt, ja, Ole, du hast doch keine Ahnung. Du warst doch selbst wie bei der Bundeswehr, kennst kaum Leute da oder keine Leute da. Und das stimmt. Aber du warst auch mutmaßlich nicht im Kriegsgebiet und weißt, wie es ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich verstehen kann, was Krieg bedeutet. Ich glaube, das kann keiner in der Runde. Und ich bin auch sehr froh drum. Das würde ich auch gerne so behalten. Und ich glaube, du betrachtest das in Wahrheit fast genauso abstrakt wie ich. Und ich habe den Eindruck, du hast vorhin Coping-Mechanism gesagt. Das ist ein Coping-Mechanism, also auch ein bisschen bei euch, um davon zu abstrahieren, dass das am Ende das bedeutet, was ihr da tut. Aber hat er einen Punkt, wenn er sagt, gerade durch diese ganze neue Drohnentechnik, ne, wenn ich höre, auch hier in der Sendung, dass mittlerweile 80%, glaube ich, der Angriffe in der Ukraine, die werden über Drohnen geflogen. 80% des gesamten Krieges läuft faktisch über Drohnen. Hat Ole da nicht einen Punkt, wenn er sagt, da wird ja nicht nur sozusagen verschleiert, was dann da wirklich passiert, weil du siehst es sehr abstrakt über Kameras und Sensoren, sondern du kannst ja sogar so weit gehen, und ich erinnere mich an das Gespräch mit einem Drohnenpiloten Amerikaner, der in New Mexico saß und über Rammstein, die Funkverbindung gegenüber Rammstein, im Irak oder Afghanistan war es, erzählte, wie er dort ein Haus beschossen hat und wusste, ich zähle jetzt von 10 auf 0 runter und dann kommt der weiße Blitz und sieht kurz bevor der Einschlag kommt, dass da ein Kind rausläuft. Und das hat den so kaputt gemacht, dass er danach nicht mehr in der Lage war, diesen Dienst zu machen. Und dann kam das ganze Zynische, dann berichtet, wie man ihm klargemacht hat, pass auf, das war kein Kind, das hatte ja 4 Beine, es war ein Hund. In dem Untersuchungsbericht stand dann auch später, das war ein Hund, aber er sagte, es war kein Hund. Und alle wussten, dass das auch kein Hund war. Und er kam damit nicht klar. Und er kam auch nicht damit klar, dass am Ende sozusagen nicht mehr wirklich nachzuvollziehen war, wer eigentlich wirklich den Befehl gegeben hat, genau dieses Haus jetzt in die Luft zu sprengen. Das heißt, du kannst durch diese Technologie sehr Verantwortung wegschieben, so lange verschleiern, dass irgendwann nicht mehr klar ist, wer ist eigentlich wirklich der letztendgültig Verantwortliche. Und dadurch kriegt das was wahnsinnig Artifizielles, was völlig Abstraktes. Und niemand ist mehr schuld für irgendwas. Und trotzdem stirbt am Boden ein Mensch. Ja, also ich... Und jetzt haben wir über KI noch gar nicht gesprochen. Ja, ne? Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, besonders weil ich ja selber in der Uniform auch stecke. Ja. Also es ist für mich, finde ich, auch ein beängstigendes Gefühl, da irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl zu verlieren oder dass es manchmal so ein bisschen diese Gamification eventuell entstehen könnte, diese Distanz zu dem, was dann eigentlich wirklich passiert, weil man nicht direkt den Effekt verspüren kann. Also das ist natürlich was, was mich beängstigt. Ich glaube, es würde alle beängstigen und das macht keinem Spaß, es würde keiner freiwillig machen. Also es ist einfach... Wir müssen uns aufrüsten, damit wir nicht zu dem Punkt kommen. Das ist ein bisschen die Alternativlosigkeit, weil wir erleben ja auch, dass Russland immer neue Technologien entwickelt. Und es ist ja keine Option, dass wir dem nicht mit neuen Innovationen entgegentreten. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was Sie sagen, dass wir uns immer wieder diesen Gedankenprozess klar machen. Es ist nicht einfach nur, ich drücke einen Knopf und es passiert nichts. Genau. Sondern am Ende sterben Menschen und das muss jedem in dieser Verantwortungskette klar sein. Genau, ich würde gerne Ole noch mal zum Schluss fragen, Ole, was glauben Sie, warum die Ukrainer sich seit gut 4 Jahren so verteidigen, wie sie es tun? Warum tun die das? Weil sie keine Wahl haben. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile genug Medienberichte, die zeigen, dass es ganze Divisionen gibt, die mittlerweile von Zwangsrekrutierten besetzt sind. Also die Ukrainer in dem Sinne, die einfachen Leute, die haben das ja nicht in der Hand. Ja, wenn man die fragt, seid ihr dafür, dass der Krieg weitergeht, dann sagen die schon. Wenn die Frage ist, aber machst du selbst... Sie das? Warum sagen Sie das? Warum sage ich was zu Ihnen? Nicht Sie, sondern warum sagen die Ukrainer das? Die sind dafür, dass der Krieg weitergeht, dass er zu den eigenen Konditionen gewonnen wird, aber sind nicht bereit, das selbst zu führen. Das funktioniert nur über den staatlichen Zwang. Also diese beiden, und das ist ja genau das Ding jetzt auch gerade, jetzt ist ja auch so. Woher wissen Sie das? Woher weiß ich was, Entschuldigung? Dass das die Motivation der Ukrainer ist. Sie sagen, das geht nur über staatlichen Zwang. Ja, das sieht man doch da in der Praxis, dass es nur über den staatlichen Zwang geht. Was ist der Beleg dafür? Woher wissen Sie das? Das steht mittlerweile ja auch wirklich in westlichen Mainstream-Medien. Waren Sie mal dort? Haben Sie mal mit Ukrainern sich darüber ausgetauscht? Nein, ich war an ganz vielen Orten nicht und gehe trotzdem davon aus, dass die Fakten, die ich in konventionellen Zeitungen lese, im Regelfall stimmen. Also mir geht es jetzt um das Wörtchen nur. Sie sagen, das ist der einzige Grund. Nur deswegen machen die das. Ja, also wenn es keine Zwangsrekrutierung geben würde, wäre es vollkommen unmöglich, die Front noch zu halten. Das ist ganz klar. Und noch ein Wort also zu den Videos. Sie haben in Ihrer Welt ist es nicht denkbar, dass Menschen ihr Land verteidigen, weil sie sagen, da geht es nicht um... Das haben die im ersten Jahr des Krieges tatsächlich viele freiwillig gemacht, in einem patriotischen Moment, wo die gesagt haben, das muss sein, wir sind bereit, das zu tun. Und davon sind wir mittlerweile sehr, sehr weit entfernt. Also es war ja nur die Frage, warum ist es jetzt noch so, nach 4 Jahren, haben Sie ja gefragt. Und jetzt ist es meiner Meinung nach ganz klar nur noch möglich durch dieses Element des Zwangs. Und ich würde noch ein Wort gerne sagen. Ganz kurz, kann ich so nicht stehen lassen. Das ist wirklich ein schräges Bild. Ich war selber mehrfach da und ich habe viele dieser Gespräche geführt. Und dieser Zwang, auch dieser Zynismus, der da so mitschwingt, der ist mir da nie begegnet. Sondern ich habe dort Männer wie Frauen getroffen, ehemalige Supermarktleiterinnen, Frauen, die vorher im Friseurladen gearbeitet haben, Männer, die vorher Rechtsanwälte waren, Menschen, die mit Krieg nichts zu tun hatten und die zutiefst davon überzeugt waren, dass es jetzt um was geht und nicht um ein bisschen Territorium, ja, das sondern dass es darum geht, eine Art zu leben, zu verteidigen. Und dass es darum geht, nicht, irgendjemand benutzte vorhin die Formulierung, ich glaube, Marius war es, nicht darum geht, irgendwo auf den Boden zu kriechen, ein Mensch zweiter Klasse zu sein in einem besetzten Gebiet, sondern dieses Leben weiterzuleben, das du vorhin für gut befunden hast. Also erstmal, es ist objektiv so, dass es nur noch mit dem Zwang geht. Das ist einfach so. Ich habe schon vor einem halben, dreiviertel Jahr ein Gespräch gehabt, öffentlich, mit David Mattei, Jugendoffizier bei der Bundeswehr. Und der hat mir gesagt, ich war bei einer Einheit, die wurden, glaube ich, in Großbritannien trainiert, meinte er, von Ukrainern. Und er wollte dann sagen, Ole, das stimmt doch gar nicht, was du sagst, denn 40% waren freiwillig da. Was im Umkehrschluss bedeutet, 60% waren unfreiwillig da. Man hört mittlerweile von ganzen Einheiten, die aus Zwangsrekrutierten zusammengeschustert werden, um es mal so zynisch zu sagen. Das ist einfach ein Fakt. Das kann man wirklich überall, auch in englischsprachigen internationalen Medien nachsehen. Das ist gar nichts, worüber man streiten. Also das ist gar nicht, worüber man streiten kann. Das ist wirklich ein Fakt. Nein. Doch. Nein. Also ich führe viele solcher Gespräche auch mit Leuten wie Ibrahim Naba zum Beispiel, wirklich brillanter Kriegsreporter, Kollegen von der Welt, der dort seit Jahren unterwegs ist, der sagt nein. Oder Katrin Eigendorf, unsere eigene Kriegsreporterin, die sagt nein, die sind mürbe, die Leute, die sind müde, die sind wirklich auf, um es mal so zu sagen, aber in der Substanz stehen die, weil sie wissen, worum es geht. Oder bloß weil du keinen Patriotismus empfindest oder den Wert der Freiheit nicht als solchen siehst, heißt das nicht, dass es andere und alle anderen genauso sehen. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Man kann sich in öffentlichen Quellen, die nicht Russia Today oder irgendwas sind, durchlesen, dass mittlerweile ein Großteil der Leute, die jetzt noch zu den Streitkräften treten, zwangsrekrutiert sind. Kann man sich durchlesen. Könnt ihr alles zu Hause machen. Viel Spaß. Mhm. Schlusswort für den Jüngsten in der Runde, Marius. Viele Eindrücke auf jeden Fall mitgenommen. Ich muss sagen, wenn es zum Russland-Ukraine-Konflikt kommt, dann habe ich großen Respekt vor all den Ukrainerinnen, die da und Ukrainern, die da kämpfen, die für ihre Rechte einstehen, die da wirklich stehen und sagen, ich tue was für mein Land, ich will das schützen. Und letztendlich sind sie die letzte Front für unsere Demokratie, weil dann stehen sie vor NATO-Gebiet, also die Russen, dann stehen sie vor Polen. Und ich glaube, wir sind in großer Gefahr, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, dass Putin nicht aufhören wird und wenn wir ihm Deutschland, Europa, die NATO auf dem Silbertablett servieren und sagen, wir machen das mit der Bundeswehr, mit der Wehrdienst nicht. Ich glaube, Putin ist kein Mensch, der zurückhält und sagt, ich habe kein Mitleid mit euch, also ich habe Mitleid mit euch, euch greife ich nicht an. Ich glaube, das macht Putin nicht. Wir müssen Stärke zeigen, um am Ende nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unserer Bedrohung bewusst sind. Und das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Weil dieses Wert ist es wert, dieses Land ist es wert, dafür zu kämpfen. Also, ich wusste nicht so ganz genau, was auf mich zukommt heute Abend oder auf uns alle zukommt. Ich fand es großartig, mich mit euch auszutauschen. Ich habe diesen Austausch auch wirklich sehr genossen, viel gelernt von allen, die hier sitzen. Danke euch ganz herzlich. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.